Ich war noch ein Kind, da kamen Weltraumaffen am Sonntag in unsere Stadt. Ramtam, tadadam, tam, taram, tam, tam, kamen um 18 Uhr. Hallo. Hallo. Guten Schönen Abend. guten Abend. Waren das Römer? Roma? Oder sind die? Ich kann es dir nicht sagen. Sigani habe ich letztens irgendwo gelesen, noch auf einer Platte, glaube ich. Gypsies. Man weiß es nicht. Gypsies, Tramps and Thieves hat Cher damals gesungen. Okay. Ja, oder halt Paprika ungarischer Art, je nachdem, worauf ihr Bock Buster. habt. Ne? Buster-Soße. Ja. Ja, Ja. der Reitmeier ist aber bei Facebook jetzt irgendwie für, keine Ahnung, eine Weile gesperrt worden, deswegen, ne? Weil er was gemacht hat, hat er Zigeuner gesagt. Ja, irgendwie sowas in der Art. Genau. Geschrieben, womöglich sogar. Und die Schriftlich fixiert. komische Geräusche hört, ist das Mr. Peterson, der im Hintergrund irgendwie versucht, in eine Tüte zu kriechen. Vielen Dank, Mr. Peterson, dass dir das genau jetzt eingefallen ist. Der Ah. Videobild, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das nicht der Juri? Was guckt man denn da? Wir gucken den Trailer für das neue Call of Duty. Call of Ach so. Duty Black Ops 4? Oder was ist das? Ja, Und genau. ja. Die haben sich den Spaß gemacht und haben den guten Juri hier aus der Kiste geholt als Aufhänger für den Trailer. Genau, mit seiner üblichen Erzähler, die viele Kann man von immer euch gut erkennen. gucken. Also die es nicht wissen, dieser Mann hat für den KGB gearbeitet und ist dann übergelaufen zu den Amerikanern und hat da halt dann Vorträge gegeben und unter anderem halt auch hier dieses Interview, wo diese Ausschnitte draus sind und diese Ausschnitte verschwinden auch regelmäßig von allen möglichen Plattformen, weil dann irgendwie gemeldet werden. Und worum es da im Endeffekt geht, ist halt eben, damals war ja noch die Sowjetunion im Bestehen und er sagt halt, dass es halt diese Desinformationskampagnen gibt, sogenannte Active Measures, um halt ja im Endeffekt den Leuten den Kommunismus nach sowjetischer Art halt unterzujubeln als gute Idee dann und die Länder zu destabilisieren. Also so eine Art Kulturmarxismus könnte man. Ja, könnte man sagen, ja. Dem Zusammenhang wird er ja auch gerne zitiert. Und ja, das Besondere daran ist jetzt halt, es ist halt Call of Duty, ne? Es ist jetzt nicht gerade, also ist halt so nischig, wie Computerspiele halt sind, aber in Computerspielen ist es ja schon was, was man kennt, ne? Also was jetzt nicht irgendwie ein Indie-Spiel ist oder so. Ja, da haben auch einige Leute auf Twitter ihre Spaghetti über den Boden verstreut, so aus der Anti-Gamergate-Szene, wie man das denn machen könnte, gerade nach Gamergate, so eine rechte Verschwörungstheorie zu pushen Wie und der Juri, ist das nicht ja nicht Popkultur? Hätte ich jetzt gedacht. ja, aber du weißt doch, nicht alle Popkultur ist gleich geschaffen. Manche Popkultur ist dazu angetan, weiße heterosexuelle Männer zu schrecklichen stochastischen Terroristen aus der Incel-Bewegung zu machen. Ja, genau. Das ist das Ding auf jeden Fall. Warum lädt das denn nicht richtig? Aber ja, ich wollte so ohne Ton abspielen, aber das Video, ja, weiß ich nicht, ob wir es hinterher noch verlinken sollten, wo man sich nochmal komplett anhören kann, aber den Trailer werden wir sicherlich verlinken. Ja, man findet aber auch regelmäßig wieder irgendwelche neuen Uploads. Genau. Der hat ja mehrere Talkshow-Auftritte gemacht in Amerika. Findet man, wenn man sucht. Man kann auch einfach Thomas Fischer suchen. Die Videos werden aus irgendeinem Grund nicht gesperrt. Das ist der andere Name von dem. Okay. Ja. Ja, also der ist Interessant. ja, war ja in Indien und ist von Indien nach Kanada, glaube ich, irgendwie. Und dann hat er da ein paar Jahre als Thomas Fischer gelebt und dann Heute irgendwann wurde er halt. Ist der pensionierte Richter oder so. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja, und auf jeden Fall diese ganze Desinformationsgeschichte ist eine sehr interessante Sache. Ich habe mir auch auf Anraten vom Ewe, der hat das ja hier schon zweimal, glaube ich, empfohlen, jetzt dieses Buch von dem Thomas Reed geholt, was auch diesen Titel trägt, Active Measures. Und ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon eine deutsche Übersetzung davon gibt. Aber das habe ich auf jeden Fall jetzt letzten zwei Wochen immer mal abends gelesen. Und das ist tatsächlich sehr interessant, gerade was halt auch so die deutsche Geschichte angeht. Also viele Sachen, was ich halt auch überhaupt alles nicht wusste, weil es gar nicht mehr so im Kopf der Leute halt drin ist. Wie zum Beispiel, dass dieser Volksverhetzungsparagraf, den wir haben, halt zurückgeht auf eine Sache, die vom KGB angeleiert wurde. Also die hatten da eine Synagoge und diverse jüdische Friedhöfe da beschmiert mit antisemitischen Sprüchen und haben das nicht nur in Deutschland gemacht, sondern auch in Amerika, in New York. Und das war halt eine Kampagne, um irgendwie dann den Leuten da weiß zu machen, dass Deutschland ein ganz furchtbares Rechtsextremismus-Problem hat. Und ich denke mal, dass die meisten von unseren Zuschauern bei sowas jetzt schon direkt ins Grübeln kommen, weil das ist ja was heutzutage auf jeden Fall auch wieder ganz stark in der politischen Debatte drin ist. Und das hat halt damals dazu geführt, dass dieser Volksverhetzungsparagraf dann eingeführt wurde. Und die Sache ist aber damals auch tatsächlich auch schon aufgeflogen. Also das hat dann gar nicht mehr lange gedauert, bis sie rausgefunden hatten, dass diese Leute da halt dazu angestiftet worden sind und gar keine wirklichen Rechtsextremisten waren. Aber trotzdem, ja, es ist natürlich alles dann so geblieben. und es ist halt eine von vielen Geschichten. Es wird dann nicht nur darüber geschrieben in dem Buch, über die Sachen, was die Russen gemacht haben, sondern die Sachen, die Amerikaner gemacht haben, sind da auch beleuchtet. Es sind auch ganz aberwitzige Geschichten dabei. Also ist zum einen super interessant zu lesen, ganz viele interessante einzelne Sachen, die da passiert sind und halt eben auch von der deutschen Geschichte vom 20. Jahrhundert, die ja sehr stark dann geprägt war nach dem Zweiten Weltkrieg von diesen ganzen Kalten Krieg Geschichten, die da abgelaufen sind, auch die Rolle von der DDR da drin, von der Stasi, die da eine ziemliche Vorreiterrolle sogar eingenommen hat bei diesen ganzen Geschichten, was die Russen dann gemacht haben. Ist sehr interessant auf jeden Fall, sehr zu empfehlen. Und dann hat uns der Ewe hier noch dieses Buch hier mitgegeben für heute, weil der ist nämlich heute leider wieder nicht dabei, aber nächste Woche dann wahrscheinlich wieder. Und das ist wohl auch ein Buch, was ein anderer Überläufer geschrieben hat. Das heißt Desinformation für die Leute, die jetzt nur zuhören. Das ist von Ion Mikai Pazepa. Heißt das so? Würde ich so aussprechen. Oder widerspricht mir jemand? Nee, nicht. Ja, findet man schon, wenn man sucht. Desinformation. Ja, es gibt viele, viele gute Bücher auch von DDR-Agenten, ehemaligen DDR-Agenten, auch im deutschsprachigen Raum. Also findet man viel zum Thema Desinformation und Zersetzung ist halt eines der deutschen Worte für Active Measures. Genau, das wird in dem Buch auch immer wieder erwähnt, in dem Active Measures Buch, ja. Und ein Name, der da auch drin vorkommt, ist der von Ivan I. Agajans, den hier der Herr Maaßen in unserem Tweet erwähnt und hier schreibt: Ich erinnere mich an den Satz von General Ivan I. Agajans, früherer Chef der KGB. Was der Maaßen alles weiß. Ja, genau, das ist ja auch einer, der wir das sicherlich studiert haben, die ganzen Sachen, ne, als Geheimdienstmann. Ja, okay, vielleicht hat ihm die Quote irgendwie einer gesteckt oder so, ne? Aber egal. Und dann sagt er hier, also das Zitat von diesem Herrn Agajans ist also: Jeder, der über unsere wahren Pläne genau und unparteiisch und damit was ausgelassen schreibt oder spricht, muss rasch als Rechter oder Faschist abqualifiziert oder der Lächerlichkeit ausgesetzt werden. Da wurde hier geschrieben, der Herr Agajans. Ja, die Methode ist bekannt sozusagen. Am tollsten finde ich, dass es da unten drunter gleich einen Esel gibt, der sagt, ja, und weil er das gesagt hat, gibt es heute keine Faschisten oder Rechtsextreme mehr. Stellt sie ihnen bei dieser Idiotenlogik nicht die Zehennägel auf? Ach Gott, gut, dass er einen Esel als Bild hat. Aber wo schreibt er denn, dass es heute keine Faschisten oder Rechtsextreme mehr gibt, lieber Esel? Steht doch da gar nicht. Ja, aber das haben sie ja schon alle im Kopf drin, dass er halt die Faschisten hier schützt in diesem Land. Mhm. Hast du doch mitbekommen, das war ja so, ne? Er hat ja, ja, die ganzen Faschisten, diese ganzen eindeutigen Hetzjagden, die es da gegeben hat, und das alles hat er ja quasi geschützt als Geheimdienstchef. Mhm. Esel, du bleibst hier. Genau, apropos abqualifizieren Esel. Als Nazi und so. Genau, hier die Frau Baerbock hat ja einen Baerbock geschossen und ja. Da war Markus Lanz darauf hingewiesen, dass es ja in Thüringen fast dazu gekommen wäre, dass ein Nazi zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und da merkt man halt schon, dass sie dieses ganze Höcke-Ding, den Kemmerich immer in die Nähe vom Höcke zu rücken, schon so oft gesagt haben und so oft gehört haben, dass sie das schon selber, die Leute, für die gleiche Person halten. Also das ist ein bisschen. Und diese Entschuldigung, von der hier geredet ist, das ist so eine typische Nicht-Entschuldigung. Ne? Also das war hier irgendwie, wie war der Wortlaut? Ich bedauere, wenn sie das entgegen meiner Absicht auf sich bezogen haben. Das ist so eine Unverschämtheit. Die hat knallhart gesagt, dass ein Nazi zum Ministerpräsident gewählt werden sollte. Und dann zu sagen, ja, es tut mir leid, dass sie das auf sich bezogen haben. Ich meinte eigentlich die Beteiligung der AfD. Das sollte nicht mal im Kindergarten ziehen als Entschuldigung. Das ein Nazi, die AfD, ein Nazi. Ja, und ein Nazi zum Ministerpräsident gewählt. Also es ist ja nicht der Höcke, der da zur Wahl stand, sondern es war der Herr Kemmerich. Ja, über den kann man denken, was man will, aber ich glaube, ihn als Nazi zu bezeichnen, geht einen Schritt zu weit. Wenn man sich manche von diesen Berichterstattungen dazu angesehen hat, könnte man meinen, dass sie das nicht ganz kapiert haben, dass er nicht Mitglied der AfD ist. Also. Das ist dann bestimmt nicht alle so verinnerlicht, das glaube ich auch, ja. Das mit der Differenzierungsbereitschaft ist so ein bisschen wie bei den Nazis auch, ne? Für die ist auch immer nur einer schuld oder so. Für Kemmerich ist die Sache damit geklärt, er wolle keine weiteren Schritte gegen die Grüne unternehmen, sagt der Bild. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, also nicht, er muss da keine rechtlichen Schritte wegen mir oder so, aber er hätte ruhig nochmal sagen können, Entschuldigung, das war keine Entschuldigung. Ja, finde ich. Nehmen Sie das einfach mal zurück komplett, den Satz, dass da ein Nazi zum Ministerpräsidenten und so weiter, dann okay, aber dieses Rauswieseln wollen, das hätte ich hier nicht durchgehen lassen. Ja, dadurch, dass er jetzt einen Anwalt einschaltet, rührt er dann natürlich noch so ein bisschen mal in der Soße, beziehungsweise in der PR-Trommel, ne? Finde ich nicht so dumm, sagen wir mal. Aber er hat ja gesagt, er hat den Anwalt Entschuldigung hat er den Anwalt angedroht und jetzt hat er gesagt, okay, mit dieser wachsweichen Formulierung bin ich zufrieden. Will ich auch nichts mehr mit zu tun haben, so ungefähr, genau. Ja, und das Problem jetzt in der Sache ist natürlich halt eben, ne, und da merkt man es halt auch, also normalerweise, wenn ich jetzt die FDP wäre und nicht irgendwie das alles direkt gefressen und übernommen hätte, diesen Quatsch, dass er da ja quasi mit der AfD gemeinsame Sache macht und ja quasi da die liebt und weiß ich nicht was, da würde ich denen das jetzt bis zur Bundestagswahl aus Brot schmieren, diese Scheiße. Weil überlegt euch das mal, das ist ja jetzt auch nicht irgendwer bei den Grünen, das ist einer von den Vorsitzenden da. Und deren Wahrnehmung von den Zuständen in diesem Land scheinbar ist, dass Herr Kemmerich ein Nazi ist. Und also finde ich unmöglich. Also wenn das nicht Bände spricht dafür, dass und diese Leute wollen dann bestimmen, was in diesem Land irgendwie gemacht wird und gegen wen da irgendwie wo wir uns irgendwie drauf konzentrieren und welche Probleme wir irgendwie dann aufnehmen oder so. Leute, die es noch nicht mal gebacken kriegen, da nicht mit so einer Keule anzukommen. Also Oder sich wenigstens nach Benutzung der Keule adäquat zu entschuldigen. Ja, und nochmal zur Erinnerung. Mehr Erwachsener machen würde. Nochmal zur Erinnerung. Der Kemmerich wollte sich ja mit den Grünen da hinsetzen und mit denen eine Regierung bilden. Also wäre ja anders auch nicht gegangen. Also diese Nazi-Regierung wäre eine Regierung unter grüner Beteiligung gewesen. Nee, die hätten ja sicher nicht zugestimmt. Aber ich meine, das wäre ja das einzige Ding gewesen. Also das ist ja auch schon deswegen, verstehe ich das überhaupt gar nicht, diese ganze Aufregung. Weil die hätten sich dann da hingesetzt oder nicht hingesetzt oder was auch immer. Und dann wäre es genau hinterher so geworden, wie es jetzt auch geworden ist. Und umso weniger habe ich Verständnis für diesen Quatsch, mit, als wäre da jetzt der Damm gebrochen oder so. Also überhaupt nicht. Was soll der Schwachsinn? Weil, also der einzige Weg für Herrn Kemmerich da in diesem Ministerpräsidentenamt zu bleiben, wäre gewesen, wenn die Grünen sich an dieser Regierung beteiligt hätten. Und also, wie verrückt kann man sein, um zu meinen, dass das irgendwie im Faschismus geendet hätte? Ich meine, also, das würde wahrscheinlich jemand, der von früh bis spät bei Facebook sitzt und irgendwas mit Kinderfickerpartei raus twittert, würde wahrscheinlich nicht so weit gehen, irgendwie zu meinen, dass die Grünen dann da mit dem Kemmerich zusammen das Vierte Reich eingeläutet hätten. Also. Ja, die Baerbock hat sich gedacht, während den Anfängen. Lustigerweise kommt ja aus der gleichen Partei die Frau Künast, die noch vor kurzem eine große Kampagne gegen solche Sachen gefahren hat, die nicht als Verfechterin der Pädophilie gelten möchte, zum Beispiel. Aber das ist schon ein bisschen komisch, wenn man das über den politischen Gegner aber ohne Probleme und auch ohne richtige Entschuldigung rauslassen kann, sowas, aber gleichzeitig Krokodilstränen für die Renate weint. Irgendwie will das nicht zusammenpassen in meinem Kopf, aber ich bin ja auch ein weißer heterosexueller Mann. Ja, das wird jetzt irgendwie, unsere Presse nimmt ja sowas nicht so gerne auf, für länger schon gar nicht. Das heißt, das wird dann irgendwie als Zitat in irgendwelchen Zitatzusammenschnitten landen oder so und dann ist es irgendwie auch weg. Grüne Zitate. Ja, dann habe ich hier noch einen Ausschnitt aus einem Video mit Herrn Kemmerich. Ich weiß gar nicht, wer uns das damals angeguckt hat. Ich wollte es auf jeden Fall als Refresher nochmal reinnehmen. Gibt er da den rechten Arm auch oder so? Sieht er aus, als hätte man die Drachenschanze besucht. Nee, das ist in Erfurt, wo sie hier rumfahren. Wahrscheinlich eher ein Randbereich davon, damit sie da nicht groß kollidieren mit irgendwas. Ich habe gehört, in Altschauberg gibt es auch eine Gegendemo am 29.08. So, wieso wurde der Drachenlord zum Ministerpräsidenten gewählt? Die Gegendemo jetzt zu Berlin, ne? War Corona und so. Scherz. Okay. So. Ja, auf jeden Fall, also das ist ja schon relativ weit fortgeschritten, dieses Video. In den anderen Minuten, also der Kemmerich fährt hier mit einer Journalistin durch Erfurt. Und in der anderen Zeit hier, in dem Video, was ja schon verstrichen ist, äußert er sich schon zu dieser ganzen Klimapolitik-Geschichte und sagt halt auch nicht irgendwie, ja, ist alles Quatsch und wir können hier rauspulvern, was wir wollen, und spielt keine Rolle oder so, sondern er sagt halt eben, dass man auf Technologie setzen muss, dass man auf Wirtschaft setzen muss und so, also halt, ja, das normale FDP-Ding halt, ne, weswegen man jetzt auch nicht irgendwie sagen könnte, das ist jetzt irgendwie einer, keine Ahnung, der sich bei den anderen anbiedern will oder so. Oder da irgendwie quer schießen oder was weiß ich nicht was. Und jetzt an diesem Punkt wird es halt besonders interessant, weil da geht es halt nochmal darum, um den, was man mit den Linken macht und die Verwechselbarkeit der FDP mit anderen Parteien. Und das spiele ich jetzt nochmal ab. Okay. Ich hoffe mal, dass es jetzt lädt vernünftig. Los. YouTube-Problem, ne? Tja, ich hoffe nicht. Ach ja. Dann setzt man die Auflösung runter oder so. Hm. YouTube. Das hat der eben auch schon so komisch gesponnen. Tiffy, empfehle dir das Gerät für neue zu starten. Shit. Das wäre nicht. Das ist schon auf 400 so. Nur gewesen. Ja, aber trotzdem, das versuch mal, ob vielleicht eine andere Größe, ob das Pfeil einfacher lädt. So ein Ärger. Da wirst du es uns wohl zusammenfassen müssen. Ja, oder? Muss ich wohl. Auf jeden Fall, ja. Also die Journalistin spricht ihn halt darauf an. Das ist natürlich viel besser in seinen eigenen Worten. Aber ja, sie spricht ihn halt darauf an, dass er angeblich einen Brandbrief geschrieben hätte an den Vorstand von der FDP. Und dass er da halt davor warnt, nach links zu rücken. Und er relativiert das auch gleich alles und sagt, es wäre kein Brandbrief, es wäre nur eine Debatte, ein Beitrag gewesen. Und dass er halt eben die Gefahr sieht, dass man anderen Sachen halt immer hin und her läuft und man sollte sich halt mehr auf das besinnen, was man selber halt möchte. Und die eigenen Ideen und nicht immer irgendwie anderen Leuten und dem Kram, was die halt meinen, was wichtig wäre, halt hinterher zu laufen. Und das ist ja genau das im Endeffekt, wo diese ganzen Twitter-Beefs und Zeug halt in dieser ganzen Juli- und FDP-Progressive-Szene jetzt die ganze Zeit laufen. Ne? Also genau um dieses Thema. Und das ist meines Erachtens nach halt genau das der Grund, warum die Leute halt keine Sympathie für den Kemmerich haben, weil sie es halt nicht wollen, so dass man sein eigenes Ding da irgendwie macht und weil sie es nicht sehen wollen oder weiß ich nicht was. Da steht, du sollst das Video erst nochmal starten und dann kannst du vorspulen oder so. Dann wird es gehen. Wo steht das? Ich hab's schon. Hier wurden die Kommentare, oder? Ja, Witz. Also bei Null anfangen auch oder so. Das fängt jedes Mal bei Null an, wenn ich es neu geladen habe. Ja, muss kurz laufen lassen und dann reinspulen, Mutter. Mensch, ja. Mammon. Sorry, ja, ich lese ja nur vor. Ich bin jetzt fertig mit erzählen. habt ihr noch was dazu? Ja, Gedanken. Die Frage ist halt, ob die FDP das überlebt, dieses Verbiegen. Ne? Weil ja, sie gibt ja damit eigentlich ihr Alleinstellungsmerkmal auf, wenn sie diesen Käse mitmacht und wird Teil dieser. Ja, man kann ja fast schon von einer Einheitspartei sprechen. Ja, eben, das ist halt eigentlich nicht die Frage. Das ist ganz klar, dass es das nicht überleben wird. Und also, ja. Das ist halt die Frage von der Deutung, die dann da immer wieder reinspielt, ne, wo die Leute dann immer meinen, so, ja, wir sind ja jetzt im Umfragetief wegen Kemmerich, weil ja jetzt die Leute alle uns weglaufen, weil das ja alles in Nähe zur AfD ist und so. Und das halte ich für kompletten Quatsch. Sondern ich glaube, das, was der Kemmerich da sagt in diesem Video, war halt prophetisch und es ist halt eigentlich eindeutig, ne? Wenn du da immer mit den anderen das machst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn die Leute das Original wählen. Das hat er jetzt nicht so gesagt, aber das sagen wir ja auch schon ständig immer. Und ja, Spieltheorie halt, normal halt. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß Bescheid, aber ja, die Leute haben halt wirklich, die sind halt wirklich der Meinung, irgendwie so, die politische Debatte wäre jetzt nur irgendwie mit diesen Rechten und den Leuten, die es nicht wahrhaben wollen und diesen anderen Leuten halt, die es verstanden haben. So. Und die Tatsache, dass mit Sicherheit, ich würde mal sagen, 3/4 von diesen sogenannten Rechten, die es da nicht verstanden haben, das vielleicht besser verstanden haben als die Leute selber und in den meisten Punkten auch von den Zielen her sogar derselben Meinung sind, aber nicht von den Mitteln her oder nicht davon her, dass man einfach, keine Ahnung, immer den Frauen glauben kann oder immer diese ganzen Geschichten, was da bei diesem progressiven Lager halt irgendwie Usus ist, dass die immer die Opfer sind und dass wir irgendwie die Stereotype bekämpfen müssen und diesen Krempel, dass sie da halt nicht mitgehen und das nicht zielführend sehen oder übergriffig, wenn der Staat sich darum kümmert. Aber nee, das ist dann alles klein, schwarz-weiß, so, ja, wir sind ja hier die Empathen, wir sind ja so die Guten und die anderen sind da mal, melden da Zweifel an und das bedeutet halt natürlich, die sind dann die Schlechten, die wollen, dass alles so bleibt und das ist jetzt nicht auf die FDP begrenzt. Das sehen wir ja immer wieder, eigentlich jede Woche hier bei uns. Kannst du über jede dritte Quelle von uns wahrscheinlich drüber schreiben. Aber ich finde auch, dass er ein bisschen, ja, wenn man es jetzt auf den Lindner mal bezieht, dass er da so ein bisschen wenig aggressiv die Positionen irgendwie ein bisschen durcheiert, finde ich, weil man könnte schon auch in der Mitte ein paar Punkte besitzen, die halt halbwegs offen sind oder eben von Opposition frei sind bisher. Und aber die FDP tut es halt nicht. Ne? Ja, aber das ist halt das Ding. Das ist ja keine Ein-Mann-Partei, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Ne? Ein-Mann-Partei. Ja, so ist das auch nicht unbedingt gemeint, aber man muss ja immer ein Statement und so. Ich mein's aber so, dass der natürlich da auch immer wieder in seinem Präsidium rumsitzt, wo er dann diese ganzen Heinis da von jungen Liberalen und diese ganzen Leute alle sitzen hat, die ihn da auch sagen: So, nee, hier, jetzt hast du aber gesagt, hier die Fridays for Future-Leute sollen sich alle mal den Experten zuhören, das war aber scheiße so, ne? Das finden jetzt alle schlimm und ne, deswegen müssen sie nicht mal oder so und deswegen wird er halt immer zahmer, genauso wie ja auch diese Sachen, die er da in Aussicht gestellt hat vor der letzten Bundestagswahl, dass man vielleicht diese ganze Flüchtlingsgeschichte von 2015 mal seriös aufarbeitet, das ist ja auch alles nicht passiert. Dann waren sie dann wieder im Bundestag und dann ist nichts mehr passiert. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass Christian Lindner das alles vergessen hat oder ihm das egal war oder so, sondern ich glaube einfach, das liegt daran, weil er ja da nicht alleine ist, sondern er hat eine ganze Fraktion, die er da glücklich machen muss erstmal. Und wenn du da halt dann Konstantin Kuhles und weiß ich nicht was für Leute hast, die das halt nicht wichtig finden, die das halt eigentlich eher kontraproduktiv finden, dann passiert das halt nicht. Ne? Also das ist halt normal so. Ne? Also es ist eigentlich kein Wunder oder kein... Ja, vielleicht ist es für die Presse auch ein bisschen zu einfach, sich auf diese Position dann einzuschießen als Kritik oder so, weil kannst du ja von allen Seiten immer was kritisieren, ne? Ja, aber das ist halt, ja, das ist ja auch sowieso so. Das müssen sie wahrscheinlich lernen. Das hat ja auch der Ziedelmann hier in seinem Weltartikel, den wir, glaube ich, damals auch dabei hatten, als er den geschrieben hat, hat er letztens nochmal wieder rausgeholt. Der war, glaube ich, schon ein Jahr alt, wo er auch gesagt hat, dass sie sich nicht nach der Presse richten sollen und so. Und das ist ja sowieso wahr, weil das merkt man hier auch in diesem Interview hier. Ja, ich meine, dass die Presse sich tatsächlich darauf auf die einschießt, weil da findet einfach jeder ein Härchen dran oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Also. Die Position in der Mitte ist ja jeweils, wenn man nicht unbedingt 100% in der Mitte ist, auch dann angreifbar. Ne? So gesehen vielleicht. Und das wird dann eben auch gerne gemacht, ne? Statt die eigene Klientel anzugreifen oder sich mit der direkten Gegenposition anzulegen oder so. Wir müssen uns ja nur daran erinnern, wer vor der AfD der Prügelknabe der Heute-Show war. Ja. Also da ist ja schon. Solange es noch nichts Schlimmeres gab, hat man auf die FDP draufgehauen, weil die sich am wenigsten wehren konnte. Genau. Und jetzt ist es halt die AfD, weil man da irgendwie halt den Nazi-Boomern aus der Kiste holen kann. Ja, das wird ja auch so von der einen Seite zumindest nahegelegt, die würden sich irgendwie rechts annähern oder so. Ja, natürlich, es gibt ja diesen dummen Spruch von der AfDP und so. Also. Ja, eine schwierige Position, also für die. Ja. Auf jeden Fall. Eindeutige Positionen beziehen die jungen Grünen. Die grüne Jugend hat hier aufgeschrieben, was sie gerne für die Polizei in Zukunft haben möchte. Da gibt es mehrere Punkte. Der erste ist Prävention stärken, zivile Träger ausbauen, Polizei entlasten. Also das, was wir über Sozialarbeiter gewitzelt haben die ganze Zeit. Zivilgesellschaft, ja. Ja, genau. Also SanitäterInnen, StreetworkerInnen und ähnliche Leute sollen die Polizei weniger nötig machen. Durch massiven Ausbau von finanziellen und personellen Ressourcen dieser zivilen Träger schützen wir nicht nur die Betroffenen, sondern entlasten auch die Polizei und füllen die Taschen unserer Freunde. Nee, das Letzte steht da nicht. Wenn nur die Polizei genügend personelle Kapazitäten hat und nur unter der 110 rund um die Uhr jemand verfügbar ist, wird auch immer nur die Polizei gerufen. Was? Ja. Also ich meine, wer sonst? Wenn nur die Feuerwehrleiterwagen und Hydrantenanschluss und Schläuche hat, dann wird auch nur die Feuerwehr gerufen, wenn es brennt. Grüne Jugend, Logik 2020. Ja, okay, dann bin ich dafür, dass wir unter der 666 die Experten der AA-Stiftung erreichen. Zweitens, Polizei neu ausrichten, Deeskalation stärken, Rassismus bekämpfen. Dass das reale Handeln der Polizei oft wenig mit rechtsstaatlichen Idealen gemein hat, mussten beispielsweise Linke oder People of Color über viele Jahrzehnte schmerzhaft am eigenen Körper erfahren. Ich meine, oft, das Handeln der Polizei hat oft wenig mit rechtsstaatlichen Idealen gemein. Was ist bei euch im Kopf los, grüne Jugend? Seid ihr noch ganz auf der... Wohnt ihr im gleichen Land wie ich? Müsste man jetzt wahrscheinlich den Juri abspielen mit so einer Demotivierung. Polizeiliches Handeln muss stets diskriminierungsfrei erfolgen. Racial Profiling muss unverzüglich und konsequent beendet werden. Deshalb müssen die gesetzlichen Bestimmungen, mit denen Racial Profiling gerechtfertigt wird, abgeschafft werden. Dafür bedarf es der Streichung des Ausdrucks grenzpolizeilicher Erfahrung aus § 22.1 des Bundespolizeigesetzes. Damit Betroffene von Racial Profiling übermäßige Kontrollen nachweisen können, soll ein Ticketsystem eingeführt werden. Jede Person, die von der Polizei kontrolliert wird, erhält nach der Kontrolle ein Ticket, bei dem Zeit, Ort und Datum, Grund und Umfang der Kontrolle festgehalten werden. Außerdem braucht es in Bund und Ländern ein wirkungsvolles Antidiskriminierungsgesetz nach Berliner Vorbild. Kicher! Nee, wir wollen eigentlich, dass unsere Polizei Zähne hat. Und ist das nicht schon wieder wie bei Demolition Man oder wie hieß das? Ja. Zudem sollen mehr Antirassismusbeauftragte nach dem Vorbild der Gleichstellungsbeauftragten eingeführt werden. Der Staat muss garantieren, dass sein Handeln diskriminierungsfrei wirkt. Ja, Antidiskriminierungsbeauftragte und Antidiskriminierungstrainings. Ne? Wir müssen die Leute ja irgendwie mit Jobs versorgen. Ja, und als nächstes kommt natürlich, dass die Polizei viel zu weiß und männlich ist. Und, warte, du darfst nicht alles vorwegnehmen. Ja, okay. Die Bewaffnung von Einsatzkräften muss sich streng an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und zudem auf den jeweiligen Einsatzzweck angepasst sein. Das bedeutet, dass nicht jede Polizeistreife standardmäßig mit Schusswaffen ausgerüstet sein muss. Dafür ist privater Waffenbesitz mit Ausnahmen von JägerInnen und FörsterInnen zu verbieten. Und Pfefferspray muss auch verboten werden. Aus- und Weiterbildung. Natürlich muss es Rassismus-Experten geben, die Antirassismus-Trainings und Ähnliches machen für die Polizei. Die Polizei ist zu öffnen. Die Polizei ist aktuell vor allem weiß und männlich. Ups. Es muss sichergestellt werden, dass alle Geschlechter und Menschen mit Migrationsgeschichte angemessen bei der Polizei vertreten sind, auch in Führungspositionen. Um Wirtschafts- und Umweltkriminalität, sexualisierte Gewalt oder Cyberkriminalität bekämpfen zu können, braucht es nicht nur PolizistInnen. Multiprofessionelle Teams mit externen ExpertInnen sind dafür ein Schlüssel. Um ihre Aufgaben gerecht werden zu können, muss die Polizei sich öffnen, ob SoziologInnen, PolizeiwissenschaftlerInnen oder InformatikerInnen. Wie jede andere Organisation braucht auch die Polizei mehr als eine Perspektive und ist auf die Erfahrung von unterschiedlichen Berufsgruppen angewiesen. Auch diese müssen Zugang zu Führungspositionen haben. Zentrale Positionen in der Polizei dürfen nicht nur PolizistInnen vorbehalten sein. Grüne Jugend. Drittens. Staatsgewalt braucht Kontrolle, Gewaltenteilung stärken, Rechtsstaat verteidigen, Polizeigewalt konsequent verfolgen, Policing the Police, parlamentarische Kontrolle stärken und eine Fehlerkultur etablieren, was auch wieder mit Geld für entsprechende Trainer und Dingens, ja. Ja, aber ihre Rhetorik sind sich, glaube ich, nicht so ganz klar, oder? Weil das ist viel Muss und so, das ist ja schon ein bisschen... Würde man ja vielleicht aus dem Gefühl schon sagen, nee, lass mal. Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache, das könnte der Juri auch sagen. Es bedarf eines tiefgreifenden kulturellen Wandels in der Polizei. Zentral muss sich die Einsatznachbereitung und Reflexion des polizeilichen Handels wandeln. Nur wenn eigenes Handeln systematisch überprüft wird, können Fehler minimiert werden. Woher kennen wir diesen Satz? Aus der DDR? Critical Theory. Ja, wir müssen vor allen Dingen mal definieren, was denn ein Fehler ist. Also ein Fehler ist, wenn sie einen Schwarzen festgenommen haben, oder wie? Das kommt ja dann, gut, ich meine, dann kommt ein Punkt mit Datenabfragen, wo man sagen kann, okay, Aber dann im nächsten Punkt, kritische Polizeiforschung wurde bisher teils vernachlässigt, teils bewusst verhindert. Es geht halt vernachlässigt, ist gut. Das ist das Wort. Kritische Polizeiforschung. Hier geht's. Mhm. Ja, Kulturmarxismus. Ja, machen wir intern, ist kein Problem. Ne? Machen Sie keine Sorgen. Uns ist bewusst, dass all diese Maßnahmen doch nur ein erster Schritt sein können, auf dem langen Weg zu einer befreiten Gesellschaft, die Gewalt und Repression als Mittel der gesellschaftlichen Problemlösung Stück für Stück überwindet. Da ist er wieder, der neue Mensch. Der neue Mensch, der nicht mehr gierig ist, der nicht mehr für seinen Vorteil Gewalt ausübt, der nicht mehr andere ausbeutet und so. Die grüne Jugend wird ihn schaffen und dann können wir auch endlich die Polizei entmachten. Ich freue mich schon drauf. Ja auch? Ja, also neben dem typischen Jobs heischen und Leute in Positionen bringen, um die Struktur zu zersetzen, Kulturmarxismus, waren halt zwei Punkte, die halt doch nochmal erwähnenswert sind. Das eine war ja, dass sie den Paragraph 2 des Polizeigesetzes ändern wollen, Bundespolizeigesetzes. Und einfach nur nochmal, weil das hier nicht so klar wurde im Text, worum es da geht. Es geht darum, dass Personen befragt werden dürfen von der Polizei und deren Personalien genommen werden dürfen, wenn die halt auf Ansehen einen Anlass haben oder weil halt in der Region gerade irgendwas los ist. Also quasi vom Ansehen auf das Ansehen einer Person hin darf sie befragt werden. So ist es halt formuliert. Und das so, naja, gut. Aber wo ich mich auch drauf freue, ist am 11.09. hier rechts der Workshop Bandenbilden, Patriarchat zerschlagen 3. Das zweite wollte ich auch noch sagen. Außerdem sind unverzüglich unabhängige Ermittlungsstellen mit Schwerpunkt Staatsanwaltschaft. Moment, jetzt muss ich nochmal hinscrollen. Mit Schwerpunkt Staatsanwaltschaften einzuführen, die bei Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen tätig werden. Also quasi spezielle Schwerpunkt Staatsanwaltschaften, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, außer zu gucken, ob die Polizei nicht doch irgendwo ein bisschen übertrieben hat. Das klingt sinnvoll. Klingt total sinnvoll. Super sinnvoll. So, und das sind ja konkrete Forderungen. Das andere ist ja halt, wie gesagt, mehr Geld, Geld, Geld und Kulturmarxismus. Das sind halt konkrete Forderungen, ne? Seltsam. Eine Sache fand ich sogar gar nicht mal schlecht, da ging es darum, wenn irgendwie persönliche Daten von Polizeibehörden aus Polizeidatenbanken abgefragt werden, sollte da ein besseres Dateninformationssystem eingerichtet werden, das überprüft wird, wer ruft diese Daten. Wer sich was angeguckt hat, ja, das war diese NSU 2.0. Ja, ich meine, das fand ich gesunder Menschenverstand und was, na, so, ne. Aber, naja. Da muss man wirklich mit der Lupe suchen, um was Vernünftiges zu finden bei denen. Ja, aber ich meine, das ist ja auch eine relativ offensichtliche Forderung. Ja. Ja. Und die ganzen anderen Sachen, die haben sie wirklich schon seit etlichen Jahren. Also ich meine, das ist auch im Bundestag. Alle Nase lang wieder kommen sie mit ihrer Aufsichtsbehörde, die sie da irgendwie einrichten wollen im Bund, um sich die Polizeien anzugucken. Und ja, diese ganzen Fachpolitiker dazu weisen da auch jedes Mal wieder darauf hin, dass es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber die tun so, als wäre ihnen das gerade erst eingefallen. Und auch zu der Sache wieder. Das ist wieder so typisch dieses Ding. Jetzt ist wieder irgendwie so ein Thema am Kochen. Und dann kommen sie sofort mit dem ganzen Scheiß an und tun so, als wäre ihnen das gestern erst eingefallen. Aber es ist in Wahrheit, es ist das, was sie sowieso immer fordern. Es ist überhaupt nichts neu dran. Aber dann haben sie einen neuen Aufhänger. Und diese Geschichte hier, das hat ja diese Woche auch für so ein bisschen Aufreger gesorgt, hier von Funk, dieses Video hier von so einem Funkkanal, der irgendwie nur bei Instagram lebt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da hatten die hier so ein richtig geschmackloses Stück hier irgendwie, wo sie hier Racial Profiling irgendwie da basteln, wie man hier schon sieht auf diesem Bild, haben die da irgendwie so einen Farbfächer dabei, womit sie irgendwie ermitteln wollen, ob der Typ, der da sein Fahrrad aufschließt, ob der schwarz genug ist, um Fahrraddieb zu sein. Und am Ende... Nicht mal eigene Gags können die sich ausdenken. Ne? Das ist 1:1 aus Family Guy geklaut. Ja, das auch. Ja, aber was sie, glaube ich, nicht bei Family Guy haben, ist, am Ende erschießen sie den dann auch noch, weil er sich da irgendwie in die Hosentasche greift. Und das ist auch was hier in der deutschen Debatte überhaupt gar kein Bewandtnis hat. Also so, das kapieren die auch immer nicht. In Amerika, da sind die Leute alle, die Polizisten, alle immer mit der Waffe da und sagen den Leuten erstmal, dass sie da ihre Hände irgendwo behalten müssen, weil die Leute halt auch alle bewaffnet sein können, ganz easy. Und das ist eine Sache, die in Deutschland überhaupt gar nicht der Fall ist. Und dementsprechend verhalten sich die Polizisten ja auch ganz anders. Ich meine, wir müssen uns ja nur dieses Video von dem Mann angucken, da von diesem Verwirrten, der mit dem Messer rumhantiert hat. Ja. Das hat sehr lange gedauert, bis auf ihn geschossen wurde. Nämlich bis zu dem Punkt, wo er offensichtlich Menschen direkt hätte verletzen können mit diesem Messer. Ja. Bis dahin hat man versucht, also so zu tun, als wären die deutschen Polizisten, amerikanische Polizisten, wirklich der größte Bärendienst der Gesellschaft, den man schaffen kann. Ja, wir schreien immer, ne? Von der grünen Jugend auch hochstilisiert. Da wurde ja auch gesagt, wir haben ja in der letzten Zeit einige Beispiele gesehen, wo psychisch Verwirrte von der Polizei einfach erschossen wurden, so nach dem Motto. Einfach erschossen, ja. So, also wirklich im Vergleich zu Amerika, zu hier zu ziehen, jeder, der mal in Amerika war und in Amerika in der Polizeikontrolle war, der kennt den Unterschied, denke ich mal. Ja. Viele haben es halt nicht erlebt oder kennst du aus Filmen. Und was hier auch überhaupt gar nicht gepasst hat, ist dieses Ding, was die wenigsten gezeigt haben, was eigentlich bevor dieser Sketch losging kam, sozusagen die Einordnung des Ganzen. Und das war auch 0815 diesen ganzen Krempel runtergebetet. Und auch noch falsch, also irgendwelche Einzelfälle, die da in letzter Zeit irgendwie in Amerika passiert sind. Und halt eben aber nur unter dieser Lupe, so wie man das halt in deutschen Medien auch gehört hat, also der George Floyd, Rassismus und so weiter und so fort. Also ohne jeden Zweifel daran, ob das alles wirklich rassistische Hintergründe sind. Einfach nur diese Fälle, so wie das halt von den Aktivisten irgendwie behauptet wird, so dann mit Gebührengeldern den Leuten nochmal wieder aufgetischt als Tatsache. Ja, auch da gab es ja die Woche diesen Fall mit dem 15-Jährigen, der von der Polizei niedergerungen wurde. Und da haben sich auch einige Leute über das Detail aufgeregt, dass im Hintergrund sei doch ein Graffiti von George Floyd zu sehen gewesen. Wie kann die Polizei vor einem solchen Hintergrund, eine solche Aktion, so, ich frage mich manchmal wirklich, in welcher Welt leben diese Menschen? Der Polizei ist es egal, was da an der Wand ist. Wenn sich jemand gegen eine Festnahme wehrt, dann wenden die Gewalt an. Das ist halt so. Ja, ich bin immer noch fasziniert, dass sich Leute wirklich noch auf George Floyd berufen. Ja, also. Ja, das haben die alles nicht mitbekommen. Das wollen die auch nicht mitbekommen. Der alte Fentanyl-George. Es ist sinnvoll für deren Aktivismus und deswegen ist es jetzt die reine Wahrheit. Also das ist ja auch was wir immer wieder feststellen. Dass das überhaupt keine Rolle mehr irgendwann spielt, was da wirklich passiert ist, ob man da den Leuten wirklich irgendwas unterstellen muss, ob das überhaupt Sinn macht in irgendeiner Art und Weise oder ob es nicht tausend andere Gründe gibt, warum Dinge schieflaufen können auf der Welt. Aber nein. Aber ich finde es schon lustig, wie nah dran halt hier diese Zweitüberschrift, also diese Unterüberschrift, das Ganze erinnert an die Umweltsau-Debatte und offenbart eine Doppelmoral, nämlich, dass sich konservative Leute nicht über Sachen aufregen dürfen. Während progressive Menschen sich über jeden Fliegenschiss aufregen dürfen und dazu Brennpunkte, Maischbergers und Ähnliches gemacht werden müssen. Aber wenn dann mal jemand aus einer anderen politischen Richtung sagt, hier, das geht über einen guten Geschmack hinaus, was ihr da tut, dann ist das natürlich gleich wahrscheinlich wieder von rechts gesteuert. Ich muss dir aber leider sagen, dass dieser Artikel überhaupt nicht gut ist. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube auch nicht, dass die Doppelmoral, von der ich spreche, die gleiche Doppelmoral ist, die in dem Artikel angesprochen wird. Leider ich sag nur, manchmal kommen sie halt nahe an die Geschichte ran. Oh, das ist von Cicero. Ja, das ist von Cicero. Gut, schade eigentlich. Ja. Oh, von der Praktikantin. Volontärin, glaube ich. Ja, ich weiß nicht mehr, was war hier das gerade. Praktikantin, rechts. Achso, sorry. Gutes Auge. Der Eckhardt, und was hatten sie nochmal gemeint? Ja, ich glaube, sie meint irgendwie, dass man sich bei der Eckhardt dann meint, es wäre falsch, dass man dagegen ist. Und bei der Satire ist es dann wieder richtig, dass man dagegen ist. Ja, genau. Das war quasi das Ding. Ja, aber also Funk ist ja sowieso so eine sehr merkwürdige Geschichte, deswegen, ja. Nein, die Dame hat echt toll ja, was soll ich sagen, wir alle tragen mit unseren Zwangsbeiträgen dazu bei, dass es dazu nicht kommt. Und wozu soll es nicht kommen? Dass man ein staatstreues Medium hat. Ja, das ist 1:1 seltsam. Talking Point Framing von der Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Ja, zwei Beine auf, der nämlich nicht real ist. Ne? Staatsfunk. Nicht so gut auf jeden Fall, aber ja. Hat auf jeden Fall gereicht, dass wir nochmal drüber reden konnten. So wäre der Zeitzweck erfüllt. Ja, aber es gibt ja in letzter Zeit öfter so ein paar Lichtblicke, wo Menschen dann doch vielleicht mal was verstanden haben. Hier ist ein Beitrag von Liane Bettner zum Spiegel, die ja auch eigentlich eher recht progressiv ist, die aber hier halt sagt, Rechtsextremismus ist fraglos die derzeit größte Bedrohung für die Sicherheitslage in Deutschland. Gerade auch deshalb sollte man beim Linksextremismus ebenso genau hinsehen. Was ja eigentlich schon reicht, um sich öffentlich köpfen zu lassen. Ja. Aber deswegen wird auch hier wirklich groß geschrieben, dass halt die Hauptgefahr von rechts kommt, bevor dann was über Linksextremismus gesagt wird. Wo haben wir es? Im Verfassungsschutzbericht wird ein Wandel der Art und Intensität der Gewalt von links in Form eines planvollen Vorgehens gegen Menschen und Sachwerte hervorgehoben und auf gut organisierte Kleingruppen hingewiesen, die unter dem Kampfbegriff des Antifaschismus direkte Angriffe mit schwersten Verletzungen auf politische oder vermeintliche politische Gegner begehen, um nazifreie Zonen zu schaffen. Gleichsam weist auch das Lagebild des BKA darauf hin, dass sich ein Part der linken Szene in ihrem antifaschistischen Kampf immer weiter radikalisiere. Um es klar zu sagen, Gewalt ist niemals ein probates Mittel gegen Rechte, auch nicht gegen Rechtsextremisten. Wer sie relativiert, stellt das staatliche Gewaltmonopol ebenso in Frage wie rechte Gewalttäter dies tun. Gleiches gilt für verständnisvolle Äußerungen bei Angriffen auf AfD-Vertreter, etwa dergestalt, diese seien selbst schuld daran und erhielten nur die Quittung für Hass und Hetze. So kann, so darf niemand reden, dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung etwas wert ist. Wer es dennoch tut, übernimmt letztlich die Pseudologik von Rechtsextremisten, die ganz ähnlich denken und sich im Widerstand oder einer Art Notwehr wähnen. Ja, wie gesagt, ich schätze die Frau Bettner sonst nicht so, aber das ist mal ein vernünftiger Artikel insgesamt zu der Geschichte. Ja, mit dem Kalbitz. Er hat irgendwie einen Parteikollegen niedergeschlagen oder niedergestreckt oder sowas. Das wird ihm vorgeworfen, auf jeden Fall. Das ist alles sehr merkwürdig. Aber das Hauptding, warum ich das überhaupt nicht reingenommen habe, weil so richtig neue Informationen gibt es eigentlich nicht, aber ich fand dieses Zitat hier so lustig. Das ist wäre ein Bitch-Move gewesen. Und wem jetzt? Von dem Kalbitz aus? Außerdem von einem Vorfall während der Fraktionsklausur 2019 bei dem Kalbitz einen weiteren Parteikollegen ins Gesicht geschlagen haben soll. Statt zu seiner Verantwortung zu stehen, wolle sich Kalbitz herauswieseln. Das sei ein unfassbarer Bitch-Move und in jeder Hinsicht unwürdig, so Lauber. Aber wie war das denn? Wo seine Parteiklamotten auf den Tisch geknallt und hat gesagt, ihr könnt mich alle mal oder so. Und dann einen Tag später ist er zum Gericht gelaufen und hat gesagt, ich habe mein Recht auf meine Parteimitgliedschaft oder sowas. Das hat er schon mal gemacht und da haben sie es irgendwie damals irgendwie auch durchgehen lassen. Aber diesmal haben sie gesagt, nee, wenn du das jetzt abgegeben hast und bist ausgetreten und die wollen dich nicht wiederhaben, dann bist du jetzt auch rausplängen. Ne? Ja. Ja, es ging aber irgendwie darum, dass ihn die Bundespartei ja ausgeschlossen hat wegen dieser HDJ-Mitgliedschaft, die ja umstritten ist. Also was ihm ja vorgeworfen wird auf jeden Fall, wohl von Seiten... von Seiten des Verfassungsschutzes, wenn ich das richtig verstanden habe. Also der Verfassungsschutz sagt, dass eine Familie Kalbitz da irgendwie Mitglied gewesen sein soll. Und Familie Andreas Kalbitz, genau. Achso, naja. Und ja, diesen Fraktionsvorsitzposten, den wollte er jetzt eigentlich noch behalten, solange, weil das sind ja immer zwei getrennte Dinge. Das wissen viele Leute, die sich mit diesem Krempel nicht so auskennen, ja nicht. Also es gibt die Partei und dann gibt es noch die Fraktion. Und es gibt halt überhaupt gar keine Bestimmung dafür, ob man jetzt, also wenn jetzt Leute in so ein Parlament einziehen, dann bilden sie halt eine Fraktion und diese Fraktion, die ist aber, das ist eine eigene juristische Person. Und nur weil ihr nicht Mitglied in dieser Partei mehr seid, heißt das halt nicht automatisch, dass ihr dann auch nicht Mitglied in dieser Fraktion seid. Und genauso gut kann das halt passieren, dass jetzt Leute, die jetzt aus einer anderen Partei sogar sind, eine andere Fraktion dann irgendwie überlaufen und so. Das Regelfall ist aber eher, dass, also das war zum Beispiel damals, wenn ihr euch noch erinnert, diese Sache mit dieser grünen Politikerin in Niedersachsen, die für vorzeitige Neuwahlen gesorgt hat, dadurch, dass sie von den Grünen in die CDU-Fraktion gewechselt ist, was halt das geringe Mehrheitsverhältnis für die rot-grüne Regierung, die es damals in Niedersachsen gab, vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren, ich weiß schon nicht mehr, auf jeden Fall dann gekippt hat und damit das dann nötig gemacht hat, dass es da Neuwahlen gab. Ja, also wenn er halt Mitglied in dieser Fraktion ist und die ihn nicht ausschließen wollen, dann bleibt das halt davon unberührt, dass er diese Parteimitgliedschaft nicht mehr hat. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, aber das scheint er jetzt auch ja, abgegeben zu haben, freiwillig. Wenn man so gar nicht mehr gewollt wird, ne? Das wird doch besser. Ja, genau. Mit dieser QAnon-Bewegung. Weiß da jemand was Genaueres, was die jetzt genau machen und tun und so? Nee, um Gottes Willen, ich habe nur gedacht, ja, ich meine, jetzt natürlich wieder so eine Löschaktion, ne, bei Facebook. Ja, auch ich finde das auch ziemlich groß eigentlich, wenn die sagen, genau, 800 Seiten, Gruppen oder 800 so. Gruppen, ja, ich meine, gut, kann ja sein, aber das klingt für mich so ein bisschen nach, jeder, der das schon mal erwähnt hat, wird erstmal weggelöscht oder so. Aber das sind doch die Jungs, die an diese Adrenochrom-Geschichte glauben, oder? Also Pizza, ja, so ein bisschen. Geld im Wald. Ja, und vor allem steckt da ja dahinter, dass sie irgendwie kleine Kinder ermorden würden. Und das ja, für das Adrenochrom. Ja, und das wiederum ist ja so eine Anti-Juden-Verschwörung, irgendwie die 800 Jahre alt oder so. Und die kannst du einfach offensichtlich nicht löschen aus der Gesellschaft oder so. Die taucht dann eben über solche Geschichten immer wieder auf, ne? Ja, was ich vor allen Dingen lustig fand, war ja das, was sie hier mit dem Trump noch probiert haben, in die Schuhe zu schieben. US-Präsident Trump hat bislang nicht von QAnon distanziert. Zitat, wie ich verstehe, mögen sie mich sehr, was ich zu schätzen weiß, sagte er auf einer Pressekonferenz. Er wisse zwar nicht viel über die Bewegung, er habe aber gehört, dass sie an Popularität gewinne und ich habe gehört, dass es Leute sind, die unser Land lieben. Von einer Reporterin speziell darauf angesprochen, dass die QAnon-Anhänger glaubten, er rette die Welt vor einem satanischen Kult aus Pädophilen und Kannibalen, sagte Trump. Zitat, ich habe das nicht gehört, aber soll das etwas Schlechtes sein oder etwas Gutes? Das ist so typisch Trump-Antwort. Wenn ich helfen kann, die Welt vor Problemen zu retten, bin ich bereit dazu. Seine Regierung rette die Welt bereits vor radikaler linker Philosophie. Ja, das nee, das machen wir. Wir machen das. Seine Regierung übersetzt die Sachen da. Das ist ja wirklich peinlich. Ja, Sinn ist halt schwierig, das Sinn verzerrend zu übersetzen. Aber ich meine, mit den vielen Löschungen, das ist ja wieder so eine Sache. Ne? Eigentlich finde ich das ja nicht so gut, wenn die jetzt dann echt solche, wie soll man sagen, antireligiös motivierten Dinger da irgendwie raushauen, das wäre natürlich auch scheiße. Andererseits ist ja dann die Frage, wie konkret sie dabei sind und dass halt irgendwelche Namen gefallen werden oder dass halt irgendwie konkrete Leute genannt werden, denen irgendwelche konkreten Sachen in die Schuhe geschoben werden, ist ja häufig auch nicht der Fall. Es wird ja nur über irgendeinen Ring behauptet oder so. Was heißt nur, immerhin, aber ja, es bleibt eben alles ganz schön vage, ne? Und deswegen ist es schwierig, ob man das so löschen kann. Es kann ja einfach auch eine Fantasiegeschichte sein, sozusagen. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich eine Fantasiegeschichte. Ja, vor allem, ich meine, also Antisemitismus gibt es ja in Amerika nicht nur bei den QAnons. Also da müsstest du schon noch ein paar mehr Leute irgendwie mundtot machen. Ja, das kommt noch zu, ja, aber ich finde, die Geschichte ist natürlich auch so. QAnon halt auch wieder für sowas, das disqualifiziert sich doch schon allein wieder ja, über das. Wie will man sowas geheim halten und sowas riesiges, weltumspannendes, von dem aber dann nur ausgesuchte Leute wissen, etc. pp. Bla bla bla. Mondlandung im Studio gefilmt. Das ist auch so ein Ding. Das sind alles so Sachen. Ja, beweis mir das mal. Dann reden wir darüber. Aber solange du mir nur irgendwie Sand ins Ohr bläst, macht es woanders. Ja, aber es wird dann trotzdem gelöscht, offensichtlich. Ne? Das ist ja, aber eben, das finde ich halt eigentlich nicht richtig. Lass die Leute doch. Ja. Es wird ja auch nicht gelöscht, dass ein Mann vor fast 2000 Jahren irgendwie ans Kreuz geschlagen wurde und drei Tage später wieder auferstanden ist. Also, es wird auch nicht gelöscht, obwohl es mir keiner beweisen kann. Was soll das also? Ja. Und da gibt es ja auch noch andere Geschichten. Ich meine, jetzt, wenn es auf die Bibel geht oder so, da sind ja auch durchaus mal Städte, Dörfer oder Tausende von Menschen oder so, ne, draufgegangen. Also, ja. Schön ist das alles nicht von früher, da diese Geschichten. Ich meine, die Leute beschäftigen sich damit und dann haben sie so einen, wahrscheinlich so einen wohligen Schauer oder so. Man könnte in der Zeit sich ja auch mit was Vernünftigem beschäftigen, was irgendwie von Relevanz ist oder so, aber gut. Ist auch eine schöne Ablenkung dann, ne? Wer weiß. Liebe Deborah, das ist eine Veranstaltung für Personen of Color. Es gibt auch noch eine Veranstaltung für weiße Menschen. Ich schlucke. Da ist sie, diese Dichotomie, diese beiden Räume. Und zu keinem gehöre ich. Ich bezeichne mich als weiße Jüdin aus Solidarität, um meine jüdischen Geschwister of Color und meine schwarzen jüdischen Geschwister nicht unsichtbar zu machen. Um mich gesellschaftlich zu verorten und sichtbar zu machen, welche Erfahrungen ich nicht mache. Aber mein Weiß kann niemals alleine stehen. Es kann nur vor Jüdinnen stehen. Ich bin nicht weiß wie WC-Deutsche, wie Klaus und Mareike. Erst recht nicht in Deutschland. Habe ich aber auch mal gehört von jemandem, dass das eine Art, die verstecken sich dahinter oder so ist. Also die meisten Juden sind ja noch, glaube ich, eher weiß, oder? Wenn man das optisch sieht, auf jeden Fall. Aber das tun die ja nicht. Dammit, richtig, da habe ich nicht dran gedacht. Diese Sorte auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, das ist ja dieses Weiß in Kursiv, wie ihr das ja kennt. Ne? Ja, also, ja, aber sie schreibt es nicht kursiv. Ja, nee, wohl nicht. Ist noch nicht bei ihr angekommen wahrscheinlich. Na gut, aber auf der einen Seite ehrt sie das ja, aber ich wünsche, bei mir wäre es auch nicht angekommen. Aber das ist im Endeffekt ja das, was ist überhaupt WC-Deutsche? Also, ich glaube, es ist Weiß-Cis, aber ich bin mir auch nicht sicher. Alter Schwede, ja, ich hoffe mal, das wird auch nicht ankommen. Stelle mich in einen Raum mit Johannes und Lisa und beobachte, was passiert. Und dir wird klar, ich bin nicht die weiße Person im Raum. Das Weißsein von Jüdinnen ist im Gegensatz zu dem von WC-Deutschen fragil und kontextabhängig. Für WC-Deutsche sind wir nicht deutsch, fremd. Wir werden rassifiziert. Unsere Körper, unsere Anwesenheit, unsere Existenz wird als nicht von hier, nicht von uns, nicht wie wir, fremd, böse, gefährlich, bedrohlich, von woanders nicht deutsch kategorisiert. Ein jüdischer Körper gehört für WC-Deutsche nicht zum deutschen Volkskörper. Ich weiß... Wie meinst du den Kalbitz oder was? Ich verstehe nicht, also ich kann das doch gar niemandem ansehen. Also sie behauptet zwar, wir Deutschen wären die Allerbesten, wir würden das sofort sehen, wenn jemand jüdisch ist, aber ich glaube das halt irgendwie so nicht. Und ein jüdischer Körper gehört für WC-Deutsche nicht zum deutschen Volkskörper. In was für Dimensionen denkt sie oder denkt sie das deutsche Denken? Also ich kannte bisher nur die WC-Ente. WC-Deutsche ist neu. Aber ja, wer soll das auch auseinanderhalten können auf der Straße? Also das ist eine Kartoffel mit einem gebogenen Hals. Sie war eine Kartoffel. Ich verstehe, dass ein Schutzraum für BIPOX nicht für mich ist. Ich fordere nicht, BIPOC-Räume generell für Jüdinnen zu öffnen. Aber ich erwarte, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir für weiße Räume nicht weiß genug sind. Dass Helena und Darius uns nicht als weiße Körper anerkennen. Nicht immer bewusst, aber mit den Mikroaggressionen immer schön in die Fresse. Ich fordere zu verstehen, dass eine Diskussion, die sich zwischen BIPOC und weiß bewegt, die Lebensrealität von Jüdinnen unsichtbar macht. Anzuerkennen, dass solange wir in dieser Dichotomie bleiben, Jüdinnen raumlos bleiben. Konsequent hinten runterfallen, zwischen den Stühlen hängen, auf dem Flur unserer Community sitzen. Wir bleiben unsichtbar und sind gleichzeitig nicht so unsichtbar, wie gerne behauptet wird. Und wer sagt, macht eure Räume doch selbst, wir sind wenige. Das bedeutet, willst du eine Veranstaltung für queere Jüdinnen machen? ist es wahrscheinlich noch möglich. Soll die Flint sein, schon schwieriger. Soll es sich um einen Empowerment-Raum für dicke oder behinderte queere Jüdinnen handeln? Deswegen sind wir zumindest darauf angewiesen, dass ihr uns mitdenkt. Ich verstehe es nicht. Ja, machen wir, denken wir mit. Auch die ganzen anderen denken wir alle mit. Ja, ist gewohnt. Sowieso. Machen wir auch mit in dem mit dem Maskulinum hier, mit dem wie hieß es denn nochmal? Generischen so. Für Menschen wie mich ist Unsichtbarkeit ein Mythos, solange WC-Deutsche glauben, man erkennt Jüdinnen an Nase, Haaren, Haut, Ohren oder Schuhgröße. Dass bei manchen Menschen zufällig beides zusammenkommt, dass WC-Deutsche jede Differenz zur eigenen Norm 10 Meter gegen den Wind riechen, dass spätestens im Kontakt durch Habitus, Sozialisation, Gewohnheiten die Differenz zur Dominanzkultur deutlich und mit Mikroaggressionen begegnet wird, macht das Narrativ von der Unsichtbarkeit hinfällig. Wir werden nicht übersehen. Es ist eine Tradition des aktiven Vergessens, kein Raum für Jüdinnen. Das ist auch viel Fantasie bei, ne? Uns fehlt nicht nur das Konzept, sondern auch die Sprache. Schwarz, of color, weiß sind alles Begriffe, die aus einem politischen, feministischen Widerstand oder einer gesellschaftlichen Position heraus entstanden sind. Jüdin, Jude, Jüdisch, Jüdinnen sind keine Begriffe, die aus einem aktuellen politischen, feministischen Widerstand heraus entstanden sind. Wir haben sie nicht entwickelt, um uns politisch und gesellschaftlich in der Gegenwart zu verorten, um Herrschafts- und Ungleichheitsstrukturen sichtbar zu machen. Würden wir Jüdin, Jude, Jüdisch dazu machen, würde das behaupten, unsere eigene und sehr lange Tradition und Beziehung zu den Begriffen aufgeben zu müssen, um überhaupt in einem Wort versprachlichen zu können, dass wir und wie wir marginalisiert werden. Oh mein Gott, ey. Liebe Deborah, lass es dir mal von einem WC-Deutschen, wie auch immer, sagen. Ich bin eher ein WA-Deutscher, aber ich glaube, das WC steht wahrscheinlich für weiß und christlich, würde ich mal sagen. Und dann bin ich ein WA-Deutscher, ein Weltraumaffendeutscher, ein weißer atheistischer Deutscher. Du denkst da zu viel drüber nach, liebe Deborah. Das ist alles gar nicht so kompliziert. Einfach weniger Quatschbücher lesen von irgendwelchen hier Postmodernen und so und weniger Gedanken über irgendwelche Konstruktionen machen und einfach dein Leben leben. Überall nette Menschen hier in diesem Land. Und ich bleibe geduldig zwischen den Stühlen sitzen, weil unsere Debatten noch nicht so weit sind. Raumlos, weil wir Jüdinnen nicht für Dichotomien gemacht sind und weil wir in Deutschland sind. Hier gibt es keine Juden. Ach so. Wenn ich ins Telefonbuch gucke, dann finde ich aber noch ein paar. Ich gehe auch davon aus, dass es welche gibt. Welches Telefonbuch? Ja, okay. In sowas wie das Telefonbuch. Oh, anstrengend, Missy Magazin. Sehr anstrengend. Von denen ist es okay. Muss man sagen, einfach eine Liste machen, ne, von allen. Und dann mitnehmen in den Raum. Alter Schwede, ey. In den Raum zwischen die Stühle. Genau. Ja, in den Safe Space oder so. Mensch, Leute, macht doch das nicht so. Also vom Bruder hast du das nicht. Diese Theorien. Der sieht das, glaube ich, anders. Bisschen lockerer. Ja, ey. Ja, das kommt ja, dann aber raus, wenn man sich die ganze Zeit nur über irgendwelche Geschichten und seinen Platz und so weiter und so fort Gedanken macht. Ja, das war ein Quatsch überhaupt. Also, wenn man sich da ausgeschlossen fühlt, dann muss man vielleicht mal irgendwie am Sabbat ein bisschen Matze abgeben. Ja, aber ich meine, Leute denken das halt, dass das nötig wäre, wegen dieser ganzen Identitäterei. Und das finde ich auch so lustig, weil es ja sonst immer heißt, diese ganze Sache wäre dafür da, damit man gerade diesen Anschluss halt eben bekommt eigentlich. Das ist doch immer der Spruch, den Leute machen von wegen so, ja, Religion und so, Gemeinschaft und sinnstiftend und so. Und jetzt hast du die Leute und die sitzen da und sagen so, oh, es gibt die B-Box und es gibt die und was bin ich denn dann? WC-Deutsche, bla bla bla. Also, Das ist doch eher das Gegenteil davon. Ja. Ja, vor allem so vergisst man über diesen ganzen theoretischen Scheißdreck nicht praktisch, sich wirklich einen Raum, also den echten, also privaten oder wie auch immer, Raum zu schaffen. So, also. Ja, scheinbar. Also wenn man seine ganzen Persönlichkeiten nur darüber definiert, dass man sein Kollektiv irgendwie finden muss, wegen irgendwelchen historischen Gegebenheiten und irgendwelchen Dingen, die angeblich in dieser Gesellschaft konstruiert sind, WEC-Deutsche und so. Ja, aber hat doch ihr Kollektiv, die Religionsgemeinschaft hat, das ist doch ihr Kollektiv. Ja, aber es bringt doch ihr überhaupt nichts anscheinend. Das führt ja nur dazu, dass sie da rumsitzt und sich abgegrenzt traurig oder guckt so. und genau. Überall diese ganzen Identitätsgruppen irgendwie sind. Also, ich bin mir sicher, wenn ihr Klaus und Mareike fragen würdet, würden sie auch bestimmt nicht sagen, ja, wir sind WEC-Deutsche, wir sind alle eins. So. Bei uns WEC-Deutschen kommst du nicht rein. Hier, Klaus und Mareike haben gesprochen. Hau. Widerstand ist zwecklos. Ja, aber es geht ja auch vor allem um die queeren jüdischen Menschen. Und das ist eine gute Überleitung. Zur queeren Netflix-Serie She-Ra, utopische Dystopie, schwule Väter, fluide Gender. Das Netflix-Remake der 80er Zeichentrickserie She-Ra zeigt, wie innovative queere Popkultur aussehen kann. Also wenn das hier, was ich hier auf dem Bild vor mir sehe, innovative queere Popkultur ist. Ja, genau, aus wie Snowflake und wie es andere. Safe. Ja, genau. Nee, ich glaube, die waren ja noch ein bisschen. Also, der eine hat ja wenigstens ein paar Muskeln. Ja, gut, hat der hat die also Dame hier nah auch. Ja. aber ja, das war ja wenigstens wohl noch so, dass da der Mann männliche Proportionen und die Frau weibliche Proportionen hatte. Und das ist ja jetzt hier ja so relativ. Also, es hieß zwar von wegen, das wäre jetzt ein Mann und also eine Frau ist es auf jeden Fall nicht. Ganz rechts ist der schwarze Liftboy oder was meinst du? Die hatten das ja eigentlich so sich da entschuldigt, so nach dem Motto, ja, die sind ja jetzt jünger. Und weil die jetzt jünger sind, sind die natürlich auch nicht irgendwie sexualisiert. Aber dann frage ich mich wieder, mit welcher Pubertät hier die She-Ra diese Muskeln gekriegt hat. Also. Ja, die kriegt sie ja von ihrem Schwert oder was. Ach so, also, ja. Okay. Die findet ja irgendwo, glaube ich, ein Schwert oder was und dann wird sie zu dieser Heldin. Ja, dann weiß ich aber nicht, warum sie die später dann verloren hat, als sie dann erwachsen geworden ist. Noelle Stevensons Neuauflage ist mehr als nur eine Hommage für Fans aus alten Zeiten. Ich glaube, das ist sie vor allem nicht. Sie hebt She-Ra ins neue Jahrtausend. Komplexe Psychogramme sind so selbstverständlich wie die Diversität, mit der sie Etheria zeichnet. Queere Charaktere, lesbische Liebe, schwule Väter, Frauensolidarität, sensible Männer, eine Vielfalt an Körperformen. Ich sehe hier drei ziemlich gleiche Körper, aber... Ja. Sie wirft auch ein Schlaglicht darauf, was mit Menschen passiert, die mit Liebe und Zutrauen gefördert und großgezogen werden und was im Gegenzug jemand zu meistern hat, der von klein auf abgewertet ist. Ein Spannungsverhältnis, das die beiden Hauptfiguren der Serie Adora und Katra entzweit, jedenfalls vorerst. She-Ra scheut sich nicht vor düsteren Themen und ambivalenten HeldInnen, schafft aber mit Humor und Slapstick auch eine Balance. Die Tiefe und psychologische Einsicht, mit der Stevenson die Serie gestaltet, machen sie nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern erst recht für Erwachsene zum Erlebnis. Noelle Stevenson hat mit She-Ra die Grenzen des Erzählbaren endlich dahin verschoben, wo viele Kids der 90er sie schon vor Jahrzehnten haben wollten. Das zeigt, was passiert, wenn queere und genderdiverse Menschen selbst an den Schalthebeln der Popkultur sitzen. Es entstehen nie dagewesene Geschichten und ein authentischeres Bild der Welt. Was? Ich meine... Wir haben immer noch irgendwie 90% oder so Heterosexuelle auf diesem Planeten. Und wie kann ein authentisches Bild der Welt dann entstehen, wenn man überall so tut? Wir haben noch Länder, in denen Menschen an Kränen aufgehängt werden. Das ist Realität. Ich finde das nicht auch ein bisschen komisch. Die wollen irgendwie so ein bisschen diese Eindeutigkeit da zerstören, dieser meinetwegen zwei Seiten. Und dabei finden immer wieder ganz klare Benennungen dafür. Das ist ein so und so Menschen, das ist einer was weiß ich, ein schwuler Vater oder so. Ja. Das, also es liegt dann wieder eindeutig alles fest. Ich finde das irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Selbst im Zeichentrick, denn die Echtheit der Figuren und die Bedeutung der Geschichte transportieren sich fast losgelöst von ihrer Form. Es fühlt sich echt an. Wesentlich echter als vieles, was wir in den letzten 30 Jahren zu sehen bekommen haben. Wir reden ja immer noch von einem Spin-off von He-Man and the Masters of the Universe. Ja, die haben noch dicke Arme, ne? Klar. Ganz schon anders. Die zeigen uns heute ein Ableger der Es ist auch so lustig, dass sie ja quasi damit meinen, so nach dem Motto, ja, das wäre jetzt irgendwie so innovativ und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ein Abklatsch von dem anderen Kram halt, ne? Also, weil die Leute überhaupt keine neuen Ideen mehr haben. Die neuen Ideen, die Leute haben, ist, ja, wie die hier schon sagen, angeblich das alles zu fixen, so was früher gewesen ist. Und ich meine, da muss ich halt auch ständig mal dran denken, jetzt an diesen ganzen Remakes und diese ganzen Geschichten, dass sowas ja im Prinzip so ganz ganz neue Idee ist das ja im Prinzip auch nicht, das alles wieder neu aufzulegen. Das ist ja quasi mit diesen ganzen alten Sagen und irgendwelchen Opern und so ja auch so, dass die immer wieder einfach nur die gleiche Geschichte da erzählt wird, reinterpretiert wird in jeder Stadt irgendwie von einem anderen Ensemble und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit dieser Popkultur bald auch irgendwann so endet halt, dass wir dann da keine Ideen mehr haben oder keine Ahnung. Und dann wird alles immer noch, dann gibt es 50.000 verschiedene Star Wars irgendwie, die sich dann jeder wieder irgendwie neu ausdenkt. Und mit unterschiedlichen Geschlechtern für die Charaktere und unterschiedlichen Darstellungen oder so. Für diese ganzen Sachen, aber jetzt irgendwie so zu tun, als wäre das jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendeine Art von Innovation, verstehe ich halt auch nicht. Und ja, also Fortschritt und so weiter und so fort, was halt auch ganz interessant war, hast du ja schon gesehen, Mars, dass diese Autorin von dem ganzen Artikel hier eine vom Deutschlandfunk ist. Die jetzt hier bei der Taz auch schreibt, und Deutschlandfunk ist ja sowieso, was diese ganzen Geschichten angeht, so ziemlich das Schlimmste im Moment. Also mit dieser Hochlobung von der schönen neuen Welt hier. Also das ist eigentlich die Beschreibung dafür, schöne neue Welt. So, ne? Also das ist irgendwie das, ja, so eine merkwürdige Art von Idealismus, die sie da jetzt irgendwie gefunden haben, aber halt, ja, und das soll jetzt, also ich meine, früher diese Geschichten, wo die Leute halt ganz besonders überzeichnete Sexualität war mit dem He-Man, mit besonders großen Muskeln und so, was ja jetzt auch was ist, was jetzt nicht, bei weitem nicht jeder Mann irgendwie erfüllen kann. Viel in der Hose hat er aber, glaube ich, auch nicht. Und genauso dieser Shira-Charakter halt eben auch eine besondere, besonders starke Weiblichkeit dann hatte halt. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja. Erzählt ihr erstmal, vielleicht finde ich ihn ja wieder. Ich finde halt auch, dieses Bild spricht mich überhaupt nicht an. Das sieht so unterster Level, den man braucht, um im Fernsehen gezeigt zu werden, Animation. So sieht das aus. Ja, mittlerweile, halt, ja. Das ist ja auch eine ganz andere Sache. Da spielt vielleicht auch viel diese Digitaltechnik und sowas rein halt, ne? Aber jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja, aber es hat ja auch mit dem Charakterdesign zu tun. Also das ist nicht nur die Digitaltechnik. Die Digitaltechnik, die gibt das ja her halt, ne? Also, billig, schnell. Ja, eben. Also halt diese Striche mit Farbfüllungen. Das ist ja gerade dieses, ne, dass man sich da keine Mühe mehr gibt, irgendwie groß Schatten zu malen oder so, ne? Das ist ja eigentlich dieses Ding. Das ist alles relativ flach, so. Diese Sachen mit der Digitaltechnik halt. Hier und da ein Highlight, aber echte Schatten sehe ich auf dem Bild nicht. Ne. Ja, ah ja, genau, mit dieser Idealismus-Geschichte. Also früher diese Sache war ja auch eine Art von Idealismus, aber da sieht man halt, wie sich das gewandelt hat. So, ne? Also früher halt Idealbild irgendwie Leute, die in ihrer Geschlechterrolle halt richtig wahrnehmbar sind. Und jetzt hast du hier ein Idealbild, Leute, die halt möglichst unwahrnehmbar sind. Und das ist halt auch wieder die Frage, so, wofür dann Kunst, ne? Also, und dann halt eben auch noch eine Kunst, die dann aber wiederum keinen Realismus hat, weil das halt nur so ein Cartoon ist, ne? Also es ist eine ganz merkwürdige Sache, wo ich wirklich nicht weiß, wo man da jetzt irgendwie ansetzen soll und sich irgendwie sagen soll, ja, hier ist jetzt irgendwie der interessante Aspekt oder so. Ich Also finde, sehe ich beim besten Willen nicht. Weil hier kommt noch ein Aspekt wenn man dazu. so, das ist ja auch dieses Ding mit, wo ja auch mal viel drüber geredet wurde, diese Lara Croft-Darstellung von früher und von heute halt, wo man das halt gesehen hat, die heutige, das wird ja immer behauptet, dass das ja so ein Zankapfel wäre, aber an der Sache, unter anderem ja auch von der Bundeszentrale für politische Bildung und so, mit dem wir uns damals gestritten haben, wo man das aber genau sieht, die sind diese fotorealistische Richtung gegangen und dann haben sie halt diesen Charakter geändert, dass halt in diesem Szenario halt dieser andere Charakter, dieser cartoonmäßige, der würde da einfach nicht reinpassen. Ne? Und deswegen macht das auch komplett Sinn, dass sie diese Optik da überarbeitet haben bei der Lara Croft. Und das war halt früher auch einfach der Tatsache geschuldet, dass die Computer halt nicht mehr konnten als so eine Comicdarstellung. Die konnten halt noch keinen Fotorealismus irgendwie in Echtzeit da irgendwie rendern. Ja. Ja, mir gefällt die nicht, die neue Lara. Ich finde die schon ziemlich burschikos oder so, aber das ist vielleicht auch nicht der Punkt. Ne? Ich meine, wollte noch sagen, dass hier dieser He-Man oder so, das war natürlich auch eine Figur, der man angesehen hat, dass es sich da zu dem, was ist, hinarbeiten musste. Und so Muskeln kommen ja nicht von alleine oder so, ne? Naja, das war Normalerweise. ja aber auch wieder das Zauberschwert, oder? Das weiß ich nicht, das kann natürlich sein, Ich ne? weiß auch nicht Aber mehr. in irgendeiner Weise sieht das also, ja, es ist irgendwie eine Art, ja, von vielleicht auch nur visueller Vermittlung von ja, von eben einer Einstellung oder was auch immer, ne? Von irgendwie Ja, aber eine ich Anstrengung, die meine, man da geleistet hat oder sowas, ne? Also ja, im Endeffekt. irgendwas, was man anstrebt, irgendwas ein bisschen größer ist als irgendwie, ja, ist egal, wer ich bin und was ich bin. So vielleicht. Ja, im Endeffekt kommen die Konflikte und so bei diesen Sachen ja dann doch eher aus dem Charakter dann raus. Ne? Und das ist ja auch so ein Ding, bei diesen Sachen, die zählt das ja jetzt auch irgendwie auf, was sie da jetzt alles gefunden haben an politisch korrekten Grüppchen oder so. Aber das ist ja jetzt keine Charakterisierung. Ne? Also das ist ja jetzt noch nicht irgendwie, also. Das ist ja dann noch kein Charakter, wenn ich einfach sage, ja, der ist jetzt schwul und der ist irgendwie das und so weiter und so fort. Stimmt natürlich auch wieder, nur was wir im Bett machen oder so, ne? Kann ich gleich. Ja, und das ist ja auch im Prinzip das, was sie wo diese ganzen anderen Sachen ja auch dran kranken, hier Star Wars und so weiter und so fort, dass sie da ja auch irgendwie meinen, das reicht aus, wenn sie dann die Frau dahin packen und so, ja, das ist jetzt eine Frau so und die hält jetzt ein Lichtschwert und kämpft da irgendwie rum. So ist ja quasi das gleiche wie früher. Ja, Nee. genau, ist auch so effortless oder so erworben, ne, diese Ja, Fähigkeit. das Ja. auch noch, ja. Und so Ja. zu tun, als wären Zeichentrickfilme halt vorher nicht irgendwie in der Lage gewesen, Realismus oder menschliche Beziehungen oder ähnliches abzubilden, ist ja gerade im Blick auf Japan einfach ein völliger Lacher. Ich meine, das stimmt vielleicht im Westen bis zu einem gewissen Punkt, obwohl es da auch Ausreißer gab. Aber dass man halt auch mit in dem Medium ernsthafte Geschichten erzählen kann, wie gesagt, fragt man die Japaner nach Akira, nach Neon Genesis Evangelion und solchen Sachen. Ja, ich meine, diese Marvel-Sachen gab es ja auch schon seit den 70ern. Also die Cartoon-Serien von Marvel. Ja, aber Ne? die waren eher auch Unterhaltung, also ohne große Ohne Anspruch, meinst du? Zeichnung. Ja, aber die Ja, ich glaube westlichen aber schon, dass Serien waren schon eher auf Action ausgelegt. die waren jetzt vielleicht nicht an Erwachsene gerichtet, aber ja, ich glaube auch so flach. Wie heutzutage manches waren die jetzt auch nicht. Naja. Ich kann es nur zum Beispiel mit Captain Future sagen, das habe ich als Kind geliebt, das habe ich als Erwachsener versucht, nochmal zu schauen, das war nicht zu ertragen, weil es einfach langweilig war, weil es überhaupt keine Spannung und nix hatte. Ach, Warhammer, mal wieder Warhammer. Haben wir jetzt schon öfter mal Ach gehabt. jo. Wo war das? Wo habe ich's? Da war es. Hier haben wir einen Artikel von Wise. Lest kein Wise, Kinder. Lasst uns das für euch tun. Wisst ihr ja. Und das liest sich lustigerweise wie ein Artikel von 2014, spannend, jetzt gerade auch zum Gamergate-Jubiläum sehr gut passend, wird hier erzählt, dass es halt im Warhammer-Forum gäbe, also im Warhammer-Fandom gäbe es und vor allem bei 40k gäbe es halt einen Haufen Leute, die praktisch das Imperium ernst nehmen. Also es gibt da halt so eine Fraktion, die nennt sich das Imperium der Menschen. Die haben einen Halbtoten oder doch Toten oder wie auch immer Gott Kaiser, der in einem goldenen Thron sitzt seit tausenden von Jahren und sich nicht mehr bewegt, aber trotzdem noch der Mittelpunkt der Menschheit ist. Und die unterwerfen alles, was nicht menschlich ist und sich nicht dem Imperator beugt und so. Und früher sei das mal eine Satire gewesen und jetzt würden das aber immer mehr Leute ernst nehmen. Und auch, man habe ja auch Memes gesehen mit Gott Kaiser Trump. Da sieht man auch, dass die Rechten sich da die Warhammer-Sachen zu eigen machen und so. Und es gibt lustigerweise eine Aktivistin, die unter dem Namen No More Damsels mit so einer Organisation namens No More Damsels daran arbeitet, Games Workshop, also die Veröffentlicher von Warhammer auf den richtigen Weg zurückzubringen. Zum Beispiel haben die denen jetzt auch gesagt, ihr müsst endlich spezifische Pläne auflegen, um Rassismus, Sexismus und Homophobie unter Warhammer-Spielern zu bekämpfen. Wem es bekannt vorkommt, dem kann ich nicht helfen. Providing open and clear measures around discouraging hatred and abuse would go a long way towards making the community more welcoming and tolerant for all. The letter read, we look forward to your support and seeing the precedent you set by taking repeated and consistent action to address prejudice. Auf Deutsch heißt es so viel wie, schöne Tabletop-Firma, die ihr da habt, wäre doch echt traurig, wenn der was Rassistisches zustößt. Und natürlich, wenn man sich ausspricht darüber, sagt diese Aktivistin im Internet, dann wird man getrollt und gedockpeilt und solche Sachen. Man schmeißt dann in dem Artikel noch mit direkt nach dem YouTuber Arch, ehemals Arch Warhammer, dass das ja ein ganz schlimmer Faschist sei, hätte mal das N-Wort gesagt in einem Witz und außerdem All Lives Matter oder White Lives Matter verteidigt. Ja, und er hat auch mal was über Zigeuner gesagt, das passt ja dann heute sehr gut. Er sagt aber, das wäre halt Satire, schwarzer Humor etc. Und dann wird noch ein anderer YouTuber namens Leaky Cheese zitiert. Das ist der versucht hat, Arch Warhammer ganz öffentlich praktisch unmöglich zu machen, zu canceln, wie man heute sagt. Und der hat ein schönes Wort hier gehabt. Also die Games Workshop macht so ein Programm, wo man auch in die Schulen geht und das Spiel halt promotet. Und das würde direkt in die PewDiePie-Pipeline führen. Die PewDiePie-Pipeline zu hier Richtung extremistischem und rechtsradikalem Hintergrund. Und Leaky Cheese glaubt, dass es echt gut wäre, wenn man in jedem Games Workshop-Laden ein Schild aufstellt, wo dann draufsteht, dass Vorurteile keinen Platz in der Community haben. Und man muss auch ganz dringend, müsste GW halt öfter dahin schreiben, dass das Imperium der Menschen halt nicht die Guten sind, damit die Leute nicht am Ende denken, dieser faschistische Space-Monarchie wäre was Gutes und das wollen sie dann hier auch haben. The other thing they need to do is stop making Space Marines appear as heroes. People on the alt-right think they are superhuman Übermensch Warriors. They do stuff around that is just needs to be brought back to the fore. Also, man muss die Space Marines als die bösen imperialistischen Kapitalisten hinstellen. Die sind auch gegen Klimawandelbemühungen und glauben an QAnon und solche Sachen. Also, das muss den Leuten wieder mehr ins Gedächtnis geprügelt werden, dass das halt, Spaß haben ist böse, okay? Hört einfach auf, Spaß zu haben. Dann sind die auch sicher irgendwann ganz schrecklich zufrieden mit euch. Genau, no, Humor ist ein Problem. Ja. Ja, das wurde uns irgendwie zugesendet, hat der Ebel gepostet. Ah ja, stimmt, das war das. Ich glaube, ich habe den schon mal gelesen und mich eingereicht. Ich habe es auch nur überflogen, ja. Ja, es ist von diesem Autor von Unter weißen Leben, der irgendwie meint, dass, ja, wie üblich in dieser ganzen Opfer-Olympiade-Community sich die Leute nicht einig werden, wer das größere Opfer ist. Und ja, dann, es geht auch vor allem um diesen Artikel von Jan Feddersen aus der Taz, den wir ja auch hier uns angeguckt hatten, Diskriminierung im eigenen Lager, ich bin der Feind, also das mit dem, über da, wo er sagt, er darf als weißer Cis-Mann eigentlich gar nichts mehr sagen und das, ja, und jetzt sagt hier der Autor sagt halt, dies kann doch nicht der Kern dieser Debatte sein. Hier geht es darum, dass Transmenschen in Gefahr sind. Mehrere Studien belegen, dass sie länderübergreifend überproportional von politisch motivierter Menschenfeindlichkeit, Armut, Obdachlosigkeit, sexualisierter Gewalt, HIV, AIDS oder Suizid betroffen sind. Ich würde es gerne Transmenschen überlassen, um für sich selbst und ihre Belange zu sprechen. Was ich als Cis-Mann aber gut machen kann, die Reaktion von Cis-Männern auf diese Realität beschreiben. Sich in diesem Kontext selbst als der Feind zu bezeichnen, ist eine krasse Übertreibung der eigenen Rolle. Hier geht es um mehr. Es handelt sich um einen Überlebenskampf für Trans-Menschen, der nebenbei gesagt nichts Neues oder eine vorübergehende Mode darstellt. Aber die werden es beheben, das Problem. Ja, Empirismus ja. Auf jeden Fall. Empiristische Behauptungen werden hier aufgestellt. Reine Empirie. Und ich meine, ich denke, diese Sachen, Armut, Obdachlosigkeit, sexualisierte Gewalt, HIV, AIDS oder Suizid, das sind auch Sachen, das wohin begebe ich mich denn? Was mache ich denn mit meinem Leben? Also, man kann sich ja auch nicht darauf ausruhen, dass man irgendwie, ich bin trans und deswegen muss mir jetzt hier irgendwie muss ich alles so gestrickt bekommen, wie ich ja, das muss da alles geschenkt auch, bekommen, so wie die anderen Leute, die WC-Deutschen und so. Ich meine, ja, HIV holt man sich halt irgendwo. Dass weiße Leute irgendwie angegriffen werden würden und es würde ja nur um Gelder gehen, sagt er dann im nächsten Absatz. Mhm. Und das nächste fand ich da besonders interessant. Was politisch und was privates entscheiden die Privilegierten. Natürlich viele privilegierte Menschen, dazu zählen auch wir Cis-Männer, pochen darauf, das Politische vom Privaten zu trennen. Also ich poche da an sich gerne drauf, aber ja, und früher haben da übrigens auch mal die Homosexuellen drauf gepocht, da drauf. Da gab es nämlich diesen Spruch, dass sich der Staat aus den Schlafzimmern raushalten soll. Das war eine ganz wichtige Idee. Ja, aber genau das wird hier auch dann wieder ins Gegenteil verkehrt im nächsten Absatz, aber ja, das wird schon lange von denen ins Gegenteil verkehrt. Das ist ja auch der Grund, warum dieser Kreppe schon vor einer Weile falsch abgebogen ist und warum denen das auch selber alles nicht gefallen wird, wenn denen das auf den Kopf fällt, dann irgendwann diese tollen Ideen, die sie da haben, immer alles mit dem Staat zu lösen und den Leuten ja, das meinen, das vorschreiben zu können, was sie von dem ganzen Krempel zu halten haben und so. Das wird ganz furchtbar nach hinten losgehen, weil das ist überhaupt nicht gesagt, wessen Vorstellungen sich dann da durchsetzen als das, was man irgendwie propagieren muss. Das kann auch ganz schnell in die konservative Ecke wieder umschlagen, wie man ja in Russland und so sieht. Und das wird ja auch kritisiert vollkommen zu Recht, weil das ja auch übergriffig ist. Aber ihr braucht euch nicht vorstellen, dass eure Nummer da gesetzt ist als das, was dann da später festgelegt wird. Also ganz bestimmt nicht. Ja, aber wie du es vorhin schon gesagt hast, es war halt wirklich ganz anders, aber es wird hier ganz klar geschrieben, dabei ist klar, dass der Feminismus und auch die Schwulen- und Lesbenbewegung ihre Kämpfe darauf gebaut haben, das Private als das, was es ist, zu markieren, Politik. Es ist, das Gegenteil war einfach der Fall. Ja. Außer man ist Kulturmarxist. Ja, er weiß das halt nicht, weil er ein Cis-Mann ist. Er ist ein Kulturmarxist-Mann. Mohammed Amahadid. Ja, und das gab es ja auch beim Deutschlandfunk. Hatten wir ja letzte Woche eigentlich drüber geredet oder war es schon diese Woche? Auf jeden Fall gab es da einen guten Artikel beim Deutschlandfunk. Ich weiß schon nicht mehr, ob wir darüber gesprochen hatten. Wo das auch alles mal in Frage gestellt wurde, den ganzen identitätspolitischen Kram, ob das überhaupt so schlau ist. Und das hat natürlich hier direkt dazu geführt, dass hier Berufsschwarzer Malcolm Onave sich aufgeregt hat mit: Ich glaube, das ist der schlechteste journalistische Kommentar, den ich je hören musste. Wenn ich es nicht besser wüsste, ich dachte, es wäre satirisch. Und das war mit Abstand das Beste, was ich beim Deutschlandfunk seit langer, langer Zeit gehört habe. Und darunter ein Genosse von Malcolm, der Misfit Communist, at Queer Tanky, antwortet: Also, wenn ein gelehrter Philosoph dieselben Argumente bringt wie ein Gamergate-YouTube vor 4 Jahren, muss doch ordentlich was schiefgelaufen sein. Da habt ihr es. Gute, schlaue Menschen, die im Deutschlandfunk mal eine andere Meinung einnehmen, sind so wie Gamergate-YouTube vor 4 Jahren. Haben wir eine Schublade für hier. Gamergate-YouTube vor 4 Jahren in Deutschland waren doch wir. Ja, genau. Ja. Bist du da noch drin in der Schublade? Ich bin noch in der Schublade. Auf jeden Fall. In wessen denn? In deiner, in seiner? In meiner auch, ja. Gamergate for life. Also, this train has no brakes. Also, wir sehen ja auch fast jede Woche, dass es nicht aufhört. Also, ja. Und ich fand das einfach nur so wunderbar. Ruhig mal sagen. Einfach so wunderbar. Ich meine, einmal jemand, der wirklich nur Quatsch raushaut und auch total unversöhnlichen Quatsch. Ne, dieser Herr Onave hier. Ohanwe, wie auch immer. Es kommt darauf an, was er erzählt, nicht wie er heißt. Und das ist einfach billiger Krempel. Also, ich denke einfach, der will so ein bisschen, weißt du, Malcolm O. Wahrscheinlich, ja. Und dann direkt darunter ein Kommunist mit seinen Pronomen in der Bio, der irgendwas von Gamergate redet. Das ist einfach so politische Debatte in Deutschland im Moment. Das sind die Leute, die sowas kritisieren. Also die einen vernünftigen Beitrag von Deutschlandfunk mal von den Philosophen kritisieren. Irgendwelche Berufsempörten und Kommunisten. Ach, glücklicherweise war es nicht Richard David Brecht. Da hätte ich mich distanziert. Aber hat er nicht schon gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie Gamer geht? ja, das war ja auch eine Posse mit der Berliner Mohrenstraße, die sie jetzt umbenennen wollen in Anton Wilhelm Amo Straße. Was wohl der erste in Afrika geborene gewesen sein soll, der in Europa studiert hat. Und jetzt weist hier dieser Twitter-Nutzer darauf hin, das erste Werk des Philosophen hieß Über die Rechtsstellung der Mohren in Europa. Also ja, Mohren, ganz furchtbar rassistisch. Wobei der Mann ja auch selber ein sogenannter Moor war, das kann man ruhig auch nochmal sagen. Also der Anton Wilhelm Amo ist praktisch über den Sklavenhandel nach Europa gekommen, wurde dann an einen, ich glaube in Hannover, an irgendeinen Fürsten verkauft, der ihn als Hofmoor praktisch da hatte. Und der ist sehr nett zu ihm gewesen, hat ihn nämlich beste Schulbildung zukommen lassen, hat ihn studieren lassen, mehrere Sprachen hat er am Ende gesprochen und hat, wie gesagt, dann auch als Philosoph Texte verfasst. Ist halt nur traurig, wie Deutschland dann mit ihm umgegangen ist. Als seine Gönner irgendwann tot waren, ist er halt praktisch in Vergessenheit geraten und dann irgendwann nach Afrika zurückgegangen, weil es hier nicht mehr ausgehalten hat. Aber schon, also schöner Fund von Ed Captain Space. Also man kann davon ausgehen, dass das jetzt nicht möglicherweise eine rassistisch angehauchte Bezeichnung ist. Ja. Nee, das Werk, das er da gemacht hat, das Werk, ja genau, sein erstes Werk, dass das nicht rassistisch angehaucht ist. Sonst wäre das ja vielleicht noch ein größerer Fauxpas mit dem Straßennamen. Aber das ist nochmal so nebenbei. Ja, das denke ich mal eher nicht, aber auch diese Bezeichnung halt, ne? Ich meine, es zeigt halt, dass diese Bezeichnung komplett normale Bezeichnung halt war, die die Leute da damals hatten. Und das ist ich verstehe es auch nicht, warum das so ganze Ding ist. Und vor allen Dingen, das ist ja eigentlich auch schon wieder das Gegenteil von dem, was sie ja sonst immer haben wollen. Also jetzt haben sie diesen kollektiven Begriff für die ganzen Leute als Gruppe, den mögen sie jetzt auch nicht, der ist rassistisch. Also müssen wir jetzt das Individuum, den Herrn Amo, den armen Herrn Amo oder an die Straße packen. Ja, es ist, also meines Erachtens ist es einfach nur wieder, egal wie es ist falsch, es ist strukturell, es ist die ganze Gesellschaft, Misogyny is the air that we breathe, ne, es ist einfach nur verkehrt und es muss sich ändern und wir, die guten Leute, wir wissen ganz genau Bescheid, was ihr alles braucht. Ja, würde mich echt mal interessieren, wie er denn eingeschätzt hat, die Rechtsstellung der Mohren in Europa zu der Zeit. Das ist ja schon ein paar Tage her, ne? Ja, wird sicherlich nicht besonders rosig geworden sein, denke ich mal. Wenn man sowas schon schreiben muss. Also. Unser Zuschauer Rainer Tentacle sagt auch noch, dass sie ihn zwangsweise umbenannt haben in Anton Wilhelm Amo. Natürlich so, hat er nicht also das gewesen, ist, als er aus Ghana kam. Das ist also sein Sklavenname. Das ist also noch nicht mal wie sie sonst immer sagen, nur die selbstgewählte Bezeichnung ist das einzig wahre. Ja. Alles andere ist Rassismus. Ja. Und Anton Wilhelm. Also die Cassius Clay Straße, nicht die Muhammad Ali Straße. Aber wie sagt schon Leon aus MOL darunter, das ist Berlin, kannst du dir nicht ausdenken. Ja, und am 30. oder 31. Oktober öffnet auch endlich der Flughafen. Yay! Nächstes Jahr, oder wie? Nee. Ja, glaube ich. Dieses Jahr. Ja, aber die Flugzeuge halten alle davon Abstand, oder wie? Ja, genau. Reifen. Goodyear. Goodyear has a bad year. Goodyear has a bad year, yes. Hier ist ein Screenshot zu sehen, und zwar ist das ein Slide, angeblich aus einer Mitarbeiterschulung bei Goodyear in Amerika. Für die Leute, die es nicht sehen können, oben drüber steht Zero Tolerance. Und darunter gibt es zwei Kategorien, nämlich Acceptable und Unacceptable. Unter Acceptable ist Black Lives Matter zu sehen und Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride. Also es geht hier um praktisch T-Shirts zum Beispiel mit dem Aufdruck, die man bei der Arbeit bei Goodyear tragen darf. Also erlaubt sind Black Lives Matter, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride. Unacceptable, nicht erlaubt, Zero Tolerance. Blue Lives Matter, also die Leben von Polizisten zählen. All Lives Matter, alle Leben zählen. Make America Great Again. Und Political Affiliated Slogans or Material. Was natürlich ganz schön irre ist, ne? Wenn der Arbeitgeber sagt, ja, diese politische Propaganda darfst du bei mir im Unternehmen machen. Und diese andere politische Propaganda führt dazu, dass du deinen Job verlierst. Also es geht hauptsächlich darum, dass man Paraphernalien anhat, wie T-Shirts oder Kappen oder Masken oder Poster in Büros aufhängen kann. Mhm. Das war wohl die Guidance dafür. Komm los mit dem. Er hat dazu gesagt, dass diese Veranstaltung wurde nicht von Goodyear selber durchgeführt, sondern von einem Subunternehmen. Das ist klar, eine Schulungsfirma, die halt so eine Mitarbeiterschulung da macht oder so eine Company Training halt. Das ist natürlich ein anderes Unternehmen. Aber gut. Das. Und die dürfen dann sagen, wo Zero Tolerance ist oder wie? Es gibt in Amerika halt eine Debatte, weil in unterschiedlichen Staaten das unterschiedlich gehandhabt wird, weil manche Staaten sagen, Black Lives Matter ist ein sogenannter Political Slogan und deswegen fällt es halt in die politische Kategorie und andere Staaten sagen nicht, dass das so ist. Ja, und wir hatten es ja gerade schon mit dem Privaten und Politischen, ne? Da wird es langsam schwierig, wenn man sagt, nee, man verbietet alles, was in eine politische Richtung geht, sogar explizit hier, und behauptet, das andere wäre nicht politisch. Ja, das ist, ja, wird halt mit zwei Maßen gemessen. Ja, und nochmal, es geht halt darum, was die Leute bei der Arbeit anhaben dürfen und solche Sachen. Soweit ich das mitgekriegt habe, hat Donald Trump da sogar direkt darauf reagiert. Dessen offizielle Limousine hat nämlich spezial angefertigte Reifen von Goodyear, und er hat gesagt, das will er jetzt nicht mehr so machen. Und hält er nicht für gut und sucht nach einem anderen. Bad Year. Good Year macht auch zu viel in China. Und solche Sachen, das ist klar. Ja. Das ist alles, naja, ziemliche Nonsensmeldung, aber gut. Ja, der Dietmar Bartsch schreibt hier, wir befreien die Sozialdemokraten aus der Gefangenschaft der Union. So ein Scherz. Ja, einfach mal Koalitionsvertrag aufkündigen, sage ich dazu. So einfach wäre das Leben. Und was er damit natürlich meint, ist, dass man ja schon irgendwelche Planspiele für eine rot-rot-grüne Regierung auf Bundesebene hat. Und dann sagt hier die Frau Preißler von der FDP aus Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, ich möchte bitte nicht befreit werden, an diese Freiheit erinnere ich mich lebhaft. Und dann teilt sie hier noch so ein Buch, Erschossen in Moskau, die deutschen Opfer des Stalinismus. Und schreibt hier dazu, in diesem Buch habe ich unerträglich viele SPD-Genossinnen und Genossen gefunden, die die Linken zu DDR-Zeiten haben exekutieren lassen, sollte jeder wissen. Ja, interessant. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, das mit dem Rot-Rot-Grün, das irgendwie, das hatten wir doch schon ein paar Mal. Und das hat die SPD-Basis doch immer abgelehnt. Deswegen ist das irgendwie eher ein bisschen. Ja, das scheint ja jetzt mit der neuen Riege scheint das ja jetzt möglich zu sein. Ja, aber die Basis ist die gleiche. Ja, aber doch eigentlich mit dem Scholz wieder nicht. Deswegen nicht. Die geben okay. Sehr, sehr gemischte Signale. Aber man muss halt auch noch dran denken, dass damals die SPD zwangsvereinigt worden ist mit der kommunistischen Partei, um die SED zu schaffen. Ne? Mhm. Also befreien, also ich weiß nicht, ob die SPD sich unbedingt von denen befreien lassen sollte. Ja. Also. Im Freien Osten dann. Hier haben wir einen Artikel von Ethan Young für das American Institute for Economic Research. The Insidious Political Ends of Cancel Culture. Ist insgesamt wieder ein interessanter Artikel für so, um sich einen Überblick über Cancel Culture zu verschaffen. Schön beobachtet, zum Beispiel, dass der Universitätscampus einer der Hauptherde dieser Bewegung ist oder dass es von dort kommt. We can see the inherent political ends of cancel culture in events like the murder of George Floyd and which understandably politicized the country. Rather than engaging in some sort of political discourse, proponents of change took a different strategy. In the course of a week, three editors went down. James Bennett on the Times was canceled for publishing an opinion on the opinion page. Senators Tom Cotton's defense of the Insurrection Act, which permits the use of federal troops to quell riots. Claudia Eller was pushed out at Variety after penning a white privilege mea culpa that was found to be unconvincing. Adam Rappaport of Bon Appetit was canned for much the same reason, his of an offense aggravated by a turn-of-the-century photograph of him dressed as a stereotypical Puerto Rican at a Halloween party. Ja, die üblichen Geschichten von Leuten, die abgesägt werden. Cancel culture is a recent phenomenon that has its roots in history and human nature. One of the triumphs of the classical liberal tradition that stems from Enlightenment, the Dutch Golden Age, the American founding, and so on, is the advent of a culture of intellectual toleration. Free speech and debate are new as well as fragile developments. It wasn't that long ago where people could be killed, tortured, or ostracized for beliefs they held. Also, es ist noch nicht lang genug her, um das wieder aufzugeben, dass Leute für die falschen Worte gefoltert, getötet oder aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden. Und deswegen sollten wir Cancel Culture bekämpfen und ihre Ausbreitung verhindern. Ja, interessanter Artikel. Viele kleine Bits über Cancel Culture drin. Leseempfehlung. Ja, und das American Institute for Economic Research, das sind nicht die österreichischen Libertären, sondern die französischen Libertären von der Schule her. Und natürlich auch weiterhin Amerikaner, wie beide Denkschulen. Ja, und das ist Deutschland, beziehungsweise mit dem Herrn Monk, der, glaube ich, in den USA Harvard, lebt. Ne? Und den Artikel fand ich ziemlich gut. Er hat ja auch so ein paar gute Beispiele. Also es ist auch quasi ein Hinweis darauf, dass dieses Ding mit der Cancel Culture doch eine Sache ist, die es gibt. Und so das Heftigste, was er hier dabei hatte, war jemand, der genau Menschen wie David Shore, der im Zuge der Ausschreitung nach dem Tod von George Floyd auf Twitter die Studie eines schwarzen Princeton-Professors zusammenfasste, schon 1968 hätten demnach gewaltsame Proteste den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Richard Nixon zum Wahlsieg verholfen. Friedliche Demonstrationen hingegen führten zu einem Stimmzuwachs für Demokraten, so die Studie, die Shore wiedergab. Eine Woche später war er seinen Job los. Warum? Aktivisten hatten seinen Tweet als Rat gewertet, die Black Lives Matter-Bewegung sollte auf Gewalt verzichten. Schlimm, schlimm, schlimm. Als Weißer habe er aber kein Recht, das zu beurteilen. Unter dem Druck der Twitter-Meute feuerte sein Arbeitgeber eine Firma, die Demokraten durch Datenanalysen Wahlsiege verschaffen soll, Shore kurzerhand. Also ja, mit bestellt wie geliefert, ne? Wenn das im November nach hinten losgeht, die Geschichte, würde ich mal sagen. Wenn man sich da wieder verschließt vor der Realität und irgendwie nur die reine Linie da fahren will, sich da nichts sagen lassen will von Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, ein bisschen Plan haben und zu Gewaltlosigkeit aufrufen und du rufst dir zu Gewaltlosigkeit auf, oh, das ist aber hier umstritten. Darfst du das überhaupt? Ja. Ich weiß nicht, hatten wir das hier oder habe ich das woanders gelesen? Ich meine, auf jeden Fall, da gab es so eine Unterscheidung zwischen linksidentitär und linksprogressiv sozusagen, dass also diese Identitären dann eben die Leute hier sind, die so Cancel Culture machen und sowas. Okay. Jo, fand ich gar nicht mal so schlecht. Das muss ich dann überlesen haben, dass das hier war. Aber ja, das war hier Fall, nicht. Nee, nicht in dem Artikel. Das hatte ich jetzt nur so mal. Auf jeden Fall sagt er, also was ich hier nicht so gut fand, ist, dass er halt auch davon ausgeht, dass das jetzt in Amerika so keimt und irgendwie rüberschwappt. Und da bin ich ja immer skeptisch bei sowas. Weil, also ich meine, an deutschen Universitäten ist sowieso schon lange die Hölle los. Und das geht ja schon so weit, dass man sich über irgendwelche Gedichte aufregt und da dann den Dichter einbestellt und dem erstmal sagt, was er für ein Idiot ist und was er alles nicht weiß. Und, ich glaub, ja, ist. Und die Liste von Dingen, die da alle irgendwie gegen das gesunde Volksempfinden verstoßen in deutschen Universitäten, ist, glaube ich, schon lange um einiges länger als bei den Amerikanern. Und ich meine, dass es hier nicht so nach draußen dringt, liegt, glaube ich, daran, dass es da einfach viel weniger Reibung gibt. Also du hast Leute, die rumschreien, du hast irgendwelche, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, Professoren, die das dann alles gut finden oder so, oder keine Ahnung. Und dann, ja, dann gibt es halt keinen großen Aufreger. So, ne? Bis da mal so ein paar Sachen passieren, die dann andere Leute auch mitkriegen, wie halt dieses Gedicht an der Häuserwand oder so. Das wird aber auch teilweise eben klein oder weggeredet, ne? Wie hat denn die Stokowski noch geschrieben, dass da der angebliche Mob oder so dann käme? Also er hat ja auch, hier der Monk hat ja auch davon geschrieben, dass man das eben alles nachweisen könnte. Und ich fand auch, dass er ein ganz gutes Fazit gezogen hat, irgendwie drei wichtige Punkte genannt. Unter anderem eben, dass man da auch aufpassen sollte, wenn man selber mal nicht mehr an der Macht ist, dass man es dann vielleicht auch einfach andersrum abkriegt oder so. Ja, und das Fazit fand ich auch ganz gut. Also lesenswert war der Artikel allemal. Ne? Ja, ich wollte es nur halt anmerken, ne? Weil, also das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube mal eher, der Typ sitzt da jetzt in Amerika und meint dann wieder so, ja, es schwappt jetzt rüber. Aber ja, ich glaube. Ja, halt da waren auch ein paar deutsche Beispiele genannt, ne? Also hier mit ja, Lisa Eckert oder so, ja. Ja, also die Gefahr ist ja schon vorhanden, ne? Bei uns vielleicht. Ja, man sieht es nicht so genau. Das hier war ein gutes Interview. Das ist hier bei Jugendfreiheit gewesen, die wir ja normalerweise nicht so oft hier bei uns dabei haben. Oh mein Gott. Ist mit dem Hans-Georg Maaßen. Ich habe das auch nur bei Twitter gefunden, vom Herrn Maaßen verteilt. Aber er sagt ja auf jeden Fall ein paar Sachen, die ganz interessant sind, auch so vom, was jetzt diese Verfassungsschutzbehörden überhaupt machen und tun und so und das Ganze drumherum. Also jetzt in Bezug auf die Dinge, die in der Gesellschaft ablaufen und was man damit jetzt tun muss. Und er sagt dann hier, die Ersetzung des Rechts durch Moral führt dazu, dass der demokratische Grundsatz der Gleichwertigkeit der Meinungen nicht, dem nicht-demokratischen Prinzip weicht, dass falsche, in Anführungsstrichen falsche Meinungen kein Recht auf Partizipation hätten. Doch genau das ist das typische Merkmal des Totalitarismus, wo die Debatte durch das Dogma ersetzt wird und nur noch, in Anführungsstrichen, Rechtsgläubigen Partizipation gewährt wird. Und dann kommt hier die Rückfrage von dem Journalisten von der Jungen Freiheit. Wir sind also keine freiheitliche Gesellschaft mehr, sondern bereits eine totalitäre. Darauf sagt Herr Maaßen nein. Das wäre ein Missverständnis, denn ich spreche von der Debatte, nicht aber von unserer Demokratie an sich. Zwar ist die Debatte ein wichtiges Element der Demokratie, aber sie ist nicht mit ihr identisch. Deshalb bedeutet der Umstand, dass sie totalitäre Züge entwickelt, so beunruhigend das ist, noch lange nicht, dass wir im Totalitarismus leben, also die Demokratie abgeschafft wäre. Davon sind wir zum Glück noch weit entfernt. Also das ist halt auch so ein Ding, wo jetzt normalerweise schon ein ARD-Faktencheck wieder fällig gewesen wäre. Der sagt, oh, ihr sagt jemand Totalitarismus, aber hier, es werden doch Wahlen abgehalten und Don Alfonso hat doch einen Internetanschluss und bla bla bla, diese ganzen Ablenkungen, die es da immer wieder gibt. Die Methode Maaßen oder so. So, dann die Rückfrage, was kann nun gegen diese Entwicklung getan werden? Darauf Herr Maaßen, dass wir trotz allem eine Demokratie haben, da wir trotz allem eine Demokratie haben, gibt es immer noch etliche Möglichkeiten, sich dem entgegenzustellen. Ich tue das ja etwa, wie bekannt, durch mein Engagement in der Werteunion. Natürlich erleben wir in der CDU einen teilweise bestürzend illiberalen Umgang mit uns, etwa wenn wir sogar von Parteifreunden öffentlich als Krebsgeschwür diffamiert werden oder wenn Medien statt die Politik der Herrschenden kritisch zu hinterfragen, sie von den Kritikern schützen, indem sie Kritiker diskreditieren und diffamieren. Dann die Frage, wenn in unserer Gesellschaft Totalitäres im Gange ist, müsste dann nicht der Verfassungsschutz Alarm schlagen? Darauf Herr Maaßen nein. Schon einmal, weil totalitär für den Verfassungsschutz keine Rolle spielt. Sein Kriterium ist der, in Anführungsstrichen, Extremismus, also die Frage, ob die verfassungsmäßige Ordnung gezielt überwunden werden soll. Zudem hat er über Personen und Gruppen zu wachen, die solches betreiben, nicht aber über, in Anführungsstrichen, Tendenzen in der Gesellschaft. Und jetzt kommt auch noch was Interessantes, nämlich die Frage, aber diese Tendenzen manifestieren sich doch nicht aus dem Nichts, sondern werden von Personen und Gruppen getragen, etwa wenn die CSU die AfD zu Feinden Bayerns erklärt, wenn staatliche Fördermittel der zum Teil terroristischen Antifa zufließen oder die Bundesregierung, Medien und öffentliche Institutionen ganz offiziell den Kampf gegen rechts finanzieren, darauf Herr Maaßen. Oder wenn eine Organisation wie die Amadeo-Antonio-Stiftung eine solche Stimme in der Politik bekommt, was ich als so etwas wie ein Organversagen der Politik betrachte. Dennoch entspricht es nicht dem Auftrag des Verfassungsschutzes, die Regierung, Parteien oder unsere Medien zu überwachen. Die Missstände zu beseitigen ist Aufgabe der Gesellschaft, also der Öffentlichkeit, Parteien, Medien, Institutionen etc. Die aber tun das unzureichend und so wären wir wieder am Anfang unseres Problems. Ja, und soweit das, was ich vorlesen wollte, fand ich halt, ja, im Endeffekt ist das genau das, die Analyse, die wir hier quasi auch immer haben. Und ja, also Öffentlichkeit, Parteien, Medien und so weiter, also mit anderen Worten, wenn man sich darüber aufregt, dass die Sachen jetzt laufen, wie sie halt eben sind, dann ja, muss man da halt sich nicht immer drüber aufregen, dass die anderen irgendwie Quatsch machen oder so, ne, liebe FDP. So muss man sich halt mal beschäftigen, was dann irgendwie hier solche Sachen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung und so da treiben und das nicht alles abfeiern, weil das ja irgendwie die Experten für rechte Narrative sind, ne, wo man sich dann die ganze Zeit nur damit beschäftigt, was irgendwelche Leute in irgendwelchen Drecksforen im Internet rumblabbern und das dann irgendwie für irgendwelche Anschläge von irgendwelchen Durchgedrehten als Auslöser werten. Sondern muss man sich mal mit den Sachen beschäftigen, die anderen Parteien, die Politik da was die dann da wirklich fördern, was diese ganzen super tollen Landes- und Bundes hier stellen für, wie heißt das Ding? Politische Bildung und so, was die alles von sich geben, muss man sich alles mal anschauen, ob das überhaupt so sinnvoll ist, dass überhaupt alles passt. Ja, weiß ich nicht. Gibt es da Kontrollgremien für sowas überhaupt? Ja, normalerweise schon. Okay. Also die Bundeszentrale für politische Bildung ist ja direkt da dem Bundestag angegliedert. Und die haben einen Ausschuss dafür oder irgendwie so ein Kuratorium oder so, die sich eigentlich das beaufsichtigen sollen, was da passiert. Also definitiv. Also hier läuft nichts einfach so irgendwie nebenbei Parallelkram oder so. Aber das Ding ist halt eben, dass sie alle Tomaten auf den Augen haben oder sich nur denken, dass es ja von Hause aus irgendwie gute Leute sind, weil die halt gegen Rechtsextremismus sind oder so. Und sich das überhaupt nicht mal von Fall zu Fall irgendwie angucken, was wir alles von sich geben. Weil es kann ja auch sein, dass manche Sachen, die sagen, ja richtig sind. Aber das heißt ja auch lange nicht, dass das schlau ist, irgendwelchen super tollen zivilgesellschaftlichen Organisationen da irgendwelchen Einfluss in die Hand zu geben. Ja, und die sind ja nicht die einzigen. Und dann gab es ja auch noch irgendwie Meldungen, dass die Presse doch auch mit gewissen Millionchen da irgendwie gestützt wird, jetzt noch die nächsten 2 oder 5 Jahre, weiß ich nicht genau. Anzeigenblätter oder lauter so ein Kram, ja. Ja, aber auch für die Verteilung und so, 40 Millionen habe ich da im Hinterkopf, glaube ich. Also solche Dinge, ne? Dass sie da eben auch gegenseitige Abhängigkeiten mittlerweile haben. Das glaube ich eher beim öffentlichen Rundfunk gegeben, auch wenn sie ja meinen, dass es da nicht gegeben ist. Aber diese ganzen Rundfunkgebühren sind ja auch nur im politischen Willen unterworfen. Also insofern ist das schon alles abhängig davon, was. Ja, und es sind dann eben diese ganzen Bomben sozusagen mit den komischen Meinungen, die irgendwie die andere Seite immer ausschließen, andere Sichtweise immer ausschließen und. Das ist dann eben schädlich, das stimmt ja. Im Maßen gesagt. Ja. Und hier hat der Konservativismus-Hassen-Account ein Mitglied der Grünen Jugend geschrieben, Gesetze sind nur dazu da, uns davon abzuhalten, Don Alfonso zu schlagen. Und darauf Don Alfonso... Was meint ihr, was würden die Grünen sagen, wenn ein Funktionär einer anderen Partei so etwas über einen ihnen nahestehenden Journalisten sagen würde? Und dann ein Zitat, Scharnierfunktion zum Rechtsterrorismus, totale Entgrenzung wäre den Anfängen. Das denke ich mal auch. Also, steht das in einem Tagesspiegelartikel über ihn, oder? Nee, das hat dieser Grüne Jugend-Account da geschrieben. Achso, ja, die waren ja auch nicht gerade zimperlich da beim Tagesspiegel mit der Kritik an seiner Stelle da im Bundestag für den Kulturpreis oder was. Ja, aber ich denke mal, so offensichtlich kriegen sie es dann doch nicht hin, weil. Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Zitate aus Artikeln in den letzten Wochen über ihn waren. Achso, diese vorstellen. Haben, ja. Scharnierfunktion zum Rechtsterrorismus. Ach so, ich dachte, es ist jetzt das gemeint, was dieser grüne Jugendtyp da geschrieben hat. Ach so, nee, ich meine schon, das was ja. Okay. Ja, dann ist alles klar. Ja, eine harte Aussage auf jeden Fall über ihn. Totale Entgrenzung. Guter Mann, der Don. Was hat die Greta gesagt? Die Merkel hat Potenzial oder was? Ja, Frau Merkel, stellen Sie sich endlich die Klimakrise. Also praktisch Greta, Luisa und die anderen Kinder wollen, dass Shisha auf ist, weil sie mögen Shisha. Ja. Und sie stampfen auch schon mit dem Fuß auf. Ja. Die EU muss endlich handeln. Deutschland muss die Initiative ergreifen. Investitionen in fossile Energie müssen beendet. Der Ökozid muss unter Strafe gestellt werden. Und wir brauchen verbindliche Obergrenzen für unsere Emissionen. Der Ökozid. Also wir müssen jetzt sofort alle Emissionen abstellen. Sofort steht in diesem Brief. Also es muss sofort jetzt dran gearbeitet. Wir müssen in den Minus-Emissionen-Bereich kommen. So schnell wie möglich. Aber schön Industrieland bleiben dabei, ne? 90 haben. Was sagst du? Wir wollten ja, das ist ja sowieso das Ziel, was die Politik ja sowieso. Ach so, ja, richtig. Ja. Ne? war es 1998? 2030? Gesagt, da haben wir so und so viel CO2 ausgestoßen und da drunter müssen wir kommen. Und das ist ja sowieso das Politikziel. Ja, aber negativer Emissionenpreis, wie soll denn das? Das bedeutet das halt, dass du Wirtschaftswachstum hast bei nicht gleichzeitigem CO2-Ausstoß. Das ist halt diese komische Rhetorik von denen. Es ist uns bewusst, dass die Welt kompliziert ist und unsere Forderungen nicht einfach zu erfüllen sind. Vielleicht erscheinen sie einigen unrealistisch. Doch anzunehmen, dass die Menschheit in der Lage wäre, die globale Überhitzung zu überleben, auf die wir aktuell zusteuern, ist um ein Vielfaches unrealistischer. Dasselbe gilt für weitere katastrophale ökologische Folgen, die wir erleben werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Alles wird sich so oder so unweigerlich und grundlegend verändern müssen. Die Frage ist nur, diktiert die Klimakrise die Bedingungen oder gestalten wir die Veränderung selbst? Ja, das fand ich sehr faul von denen, weil das haben die einfach gekopiert und pastet aus einem offenen Brief, den die im Juli rausgeschickt haben, oder im Juni. Und da haben die diese ganzen Ziele auch aufgelistet. In dem Artikel hier, also den die ja geschrieben haben mit sehr hohem Aufwand, gehe ich mal von aus, stehen ja auch alle als Autoren oben aufgelistet. Da wird auch auf diesen Brief verwiesen. Da möchte ich nochmal ganz kurz an der Stelle auflisten, weil das in dem Artikel nicht steht, was sie sonst noch fordern. Alle Investments in Erdöl, Erdgas und sowas zu stoppen und Investitionen, die bereits getätigt wurden, wieder einzufordern. Auf sehr seltsamen Wegen. Wie steht hier nicht drin, aber ja gut, ich meine, ich weiß es auch nicht. Das mit dem Ecocide, ein International Crime, das soll sein. Ökozid soll halt als Straftatbestand eingeführt werden, das hast du ja gesagt. In Bilanzierung und in allen Finanzplanungen sollen Emissionen halt auch mit eingerechnet werden. Halt in Bilanzen soll das ein Bilanzposten werden und solche Sachen. Ja, damit halt diese CO2-Budgets jetzt auch wirklich umgesetzt werden können und in bilanzbuchhalterische Sachen eingearbeitet werden können. Und ganz wichtig ist, dass ich nicht darauf berufen werden darf bei zukünftigen Planungen, dass ja man effizientere Technik hat und diese Technik halt quasi weniger CO2 ausstößt und weniger Emissionen tätigt und weniger umweltbelastend ist, aber dafür effizienter ist. Nein, man muss trotzdem weniger Wirtschaftswachstum halt machen. Ja, also man verabschiedet sich anscheinend hier auch von diesem Wirtschaft und Wachstum ökologisch irgendwie in Einklang zu bringen, sondern ja, Wachstum begrenzen. Ne? Schön. Eine vollständig. Ob das auch für ihre Kostenpläne gilt? 20. Eine vollständig dekarbonisierte Wirtschaft gestalten soll. Ja, das ist das, was ich gerade ein bisschen ausführlicher gesagt habe. Verklausuliert. Dekarbonisiert. 2015. Ja, die schütteln einfach die Mineralwasserflasche so lange, bis das alles raus ist. Wie ist das denn, wenn ich dann eine Packung, die dicken weißen griechischen Bohnen in Tomatensauce kaufe, die wird dann inzwischen in Zukunft teurer, weil ich ja dann mit Emissionen die Umwelt belaste, oder wie? Aber was ist das denn? Du kannst halt nur eine gewisse Anzahl von dicken Bohnen vielleicht kaufen im Monat. Okay. Wenn du nur dicke Bohnen isst, dann bist du Klimasünder. Musst du dich ganz früh anstellen. Also ich aber schwieriger wird doch dann das mit dem neuen Handy oder so, oder? So, wenn du so auf, ne? Wenn das mit dem Wachstum. Ja, gut, das wäre ja zum Beispiel so eine Sache, wo ich ihm sofort zustimmen würde, diesen ganzen, jedes Jahr ein neues Handy und diesen ganzen Scheiß, den könnten wir abstellen. Das können sie ja weitermachen. Marx hat nie gesagt, dass man kein Handy haben darf. Von daher ist es alles okay. Dass man da wirtschaftliche Anreize schaffen kann, dass die Geräte nachhaltig sind, ja, indem man halt quasi die ganzen Jobs aus Verkaufstätigkeiten für neue Produkte in, was weiß ich, Reparaturtätigkeiten für langhaltende, aber dafür teurere Produkte umgestalten würde. Das wäre ein wirtschaftliches Rahmenprogramm. Ja, das Ganze, also zumindest bei Elektronik kannst du das, glaube ich, heutzutage vergessen, Preis. Es ist einfach viel zu klein, der Krempel. Du kannst da nichts dran löten oder so. Es geht einfach nicht mehr. Das man ist kann zu klein. Design, dass sie reparierbar sind oder so in Komponenten. Ja, so, ja, so ein bisschen lala, ja. Und wenn du dann machst du so, so ein Steckkonzept und dann gehen die Steckübergänge kaputt. Ne? Die ganzen ja, da kannst du alles reparieren, aber dann machen sie eine neue Software, die auf dem alten Kram nicht mehr läuft jetzt, und dann kannst du es immer wegschmeißen. Aber wenn die Kinder den ganzen Schwachsinn doch wollen, die haben doch so kleine Hände, die könnten dann vielleicht auch die Elektronikgeräte irgendwie reparieren. Das wird mir jetzt zu WC-Deutsch. Diese Debatten hier. Ja, auf jeden Fall, Carola-Rakete ist mal wieder da, hat mal wieder einen abgeschossen. Und zwar, was ist das für ein Land? Ich bin verzweifelt hier, where my country gone? Sie ist jetzt quasi unter die Patrioten gegangen. Miss Garrison. Was ist das für ein Land, in dem alle Corona-Leugner wochenlang in großen Gruppen ohne Masken demonstrieren? Black Lives Matter oder was? Ach nee. Hab ich das verpasst? Die Gegendemo mit Hygienekonzept in Hanau, aber am Abend vorher abgesagt wird, Fragezeichen. Und die Antwort hat sie auch direkt parat, nämlich vermutlich ist es ein Land, in dem es systematisches Rassismusproblem. Nee, ein systemisches, Chris. Ja, meinetwegen. Nee, da steht systemisches. Achso, okay. Ein systemisches Rassismusproblem, okay. Grenzen die das noch voneinander ab? Systematisch, systemisch oder strukturell? Ja, systemisch bedeutet halt, dass es unser politischen System innewohnt. Ja, was ich auf jeden Fall so geil finde an diesem Tweet, ne? Also ich glaube, systemisch bedeutet eher, dass es mit System auf die Leute losgelassen wird. Nee, oder das so, wäre aber systematisch. Okay. Ja. Oder, oder, so, oder WC-Deutsch, eins von beiden. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, gemeint ist immer struktureller Rassismus, glaube ich. Mit der Systematik ist strukturell gemeint, ja. Ja, das ist immer das Wechseln, ja. Ja, was ich auf jeden Fall in dieser Sache so lustig finde, ist dieses Carola-Rakete. Carola-Rakete beschwert sich darüber, dass sich die Leute nicht an die Regeln halten. Carola-Rakete. Kicher. Das Carola-Rakete beschwert sich darüber, dass die Leute andere in Gefahr bringen, weil sie meinen, dass sie es besser wissen und sich nicht an die Regeln hält. Carola-Rakete. Diese Carola-Rakete, bei dem man unter ihren Schlepperpassagieren inzwischen festgestellt hat, dass einige Leute mit merkwürdigen kriminellen Vergangenheiten waren und so. Die Carola-Rakete ist das. Ja, die Carola-Rakete ist das. Ist das vielleicht auch die Carola-Rakete, die auch die BLM, also Black Lives Matter-Proteste in Deutschland gesehen hat, weil das passt ja irgendwie da nicht rein. Das lässt sie halt einfach weg, weil ihr Nachsatz dann keinen Sinn machen würde, ne? Ja, aber guck doch mal, was da an der Scheune oder an der Scholle da hinten steht. Da steht ganz eindeutig, halt dich an die Regeln, du Arsch, und bring die Leute nicht in Gefahr. Und ich glaube, das stand da schon immer. Kann mir nichts anderes vorstellen. Gleich unter Corona-Kritiker bad, BLM good. Also wenn ich systematischer Rassismus oder systematische Diskriminierung Google, kommt zuerst strukturelle Diskriminierung von Wikipedia. Erster Link. Gut. Das ist, ja, die Leute wissen nicht, wovon sie reden. Ich weiß auch nicht mehr, wovon wir reden, aber. Wie wollt's denn nochmal? Auf jeden Fall. Ja. Ja, Terroranschlag. Es gab ja mal wieder einen Terroranschlag, einen islamistischen. Von denen irgendwie, um den gar nicht so viel Aufhebens gemacht wurde. Ja, gar nicht. Also auf der Autobahn hat keiner mitgekriegt, ne? Ja, wurde teilweise als Unfall. Unfall war ein Terroranschlag, war die eine Überschrift. Und der Kasper ist auch schon wieder als Geistesgestörter. Ja. Er hätte religiöse Wahnvorstellungen. Frage ich mich halt. Oh mein Gott. Bei allen radikalen Religiösen so. Und müsste man dann nicht irgendwie eine Amnestie für ISIS ins Auge fassen? Oh, bringen die Leute nicht auf Ideen. Oder wir könnten doch einfach so große Psychiatrien dann da unten bauen in Syrien oder so, wo die ISIS dann untergebracht werden. Aber es ist schon lustig. Wir haben einen deutschen Attentäter, der offensichtlich irgendwie glaubt, dass er vom amerikanischen Geheimdienst direkt im Gehirn abgehört wird. Und der Mann wird uns von den Medien als ein rechter Mörder und Attentäter, und das ist alles ganz schlimm. Und hier fährt jemand irgendwie Motorradfahrer über den Haufen, lebensgefährliche Verletzungen, brüllt dabei Allahu Akbar nach Zeugenaussagen, und der ist dann wieder geistig verwirrt. Irgendwas lässt mich an der Ehrlichkeit unserer Medien zweifeln, an den Geschichten so. Ja, und was hier auf jeden Fall in diesem Meinungsbeitrag steht, warum das auch ein Meinungsbeitrag ist, und was ich absolut unterschreiben kann, ist halt eben, hier wird nochmal vorgerechnet, wie viele ausreisepflichtige Leute wir nämlich im Moment haben. Und das sind einige. Wo stand das hier mit der Zahl? Auf jeden Fall, ja. Da war es gerade, 270.000 sind es in diesem Sommer. Ja, heftig, ne? 270.000, müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist... Ach, und das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Ja, aber das sind die Ausreisepflichtigen, also die, die jetzt eigentlich verschwinden müssen. Und das meint er ja auch in diesem Beitrag halt, das ist den Leuten ja auch nicht vermittelbar, dass, weil man kann ja sonst auch nicht einfach machen, was man will. Und das heißt dann so nach dem Motto, ja, da steht zwar hier, dass das jetzt so sein soll, aber ist ja egal. Wir zählen einfach unsere Zahl für die Leute, die eigentlich was anderes tun sollten, hoch und fertig, so irgendwie. Also Leute, die hier überhaupt gar nicht mehr sein sollen in diesem Land, können dann noch Leute in Lebensgefahr bringen. Also ich glaube, gestorben ist jetzt bei der Sache noch keiner, aber halt eben lebensgefährlich verletzt. Ja, nur die verstecken sich, ne? Also es werden ja Leute abgeschoben, so ist ja nicht, ne? Es gibt ja auch immer diese Geschichten von den Leuten, die vorher wiedergekommen sind oder so, ne? Ja, das kommt auch noch oben drauf, ja. Aber ja, ich meine, und ja, das ist halt das Ding. Und das ist jetzt auch schon wieder überhaupt kein Thema mehr, ja. Es wird wahrscheinlich im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr auch überhaupt keine Rolle spielen. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ja, da bin ich auch nochmal gespannt, wie das dann wird. So. In unserer Presse. Weil es ist ja alles Rechtspopulismus. Ne? Also. Ja, und es gab ja auch schon wieder so Bewegungen in Richtung, die Wirtschaft sagt, die Einwanderung muss jetzt wegen Corona noch mehr forciert werden, um die Wirtschaftsdelle auszugleichen. So. Was? Ja, das verstehe ich auch nicht. Die werden ja bald genug Arbeitssuchende haben in dem Land. Naja. Die Delle, ja. Ja, Islam-NGOs. Die Seran Artis hat hier diese Woche mal wieder was getwittert, diesmal über Islamic Relief Deutschland. Und da gab es hier diesen Herrn Al-Mutz Tayara, heute habe ich es aber hier mit dem Namen. Und der hatte wohl 2014 Hamas-Terroristen als Helden und Absolventen der Muslimbruderschaftsschule bezeichnet. Und dann stand hier der Timothy, schönen Gruß an Timothy, hat hier zitiert aus einer Anfrage von dem Herrn Luksic von der FDP-Fraktion im Bundestag, und der hatte mal eine Anfrage gemacht, wobei rausgekommen ist, nach Kenntnis der Bundesregierung verfügen sowohl Islamic Relief Worldwide als auch Islamic Relief Deutschland e.V. über signifikante personelle Verbindungen zur Muslimbruderschaft oder ihr nahestehende Organisationen. Ja, Deutschland. Der Luksic übrigens ein richtig guter Typ. Also er und hier der Gero Hocker, das sind auf jeden Fall zwei Leute von der FDP-Fraktion, wo es nicht gut wäre, wenn die nächstes Jahr aus dem Bundestag rausfliegen, weil die machen echt eine gute Arbeit. Und die sind beide nicht so bekannt, ne? Also Gero Hocker hatten wir hier zwei, dreimal, weil er sich immer ganz gut um diese NGOs von diesen Landwirtschaftsgeschichten kümmert. Sich mal anschaut, was die so für ein Humbug von sich geben. Und der Herr Luksic ist eigentlich verkehrspolitischer Sprecher, aber hat auch ein ganz gutes Buch geschrieben, wo vorne auf dem Cover schon die Greta Thunberg ist oder Trump, irgendwas mit die Angstunternehmer oder so hieß das, glaube ich. Ja, also das ist auf jeden Fall ein richtiger Liberaler. Die Biden-Kampagne hat sich hier offenbar von Linda Sarsour distanziert. Die dürfte euch ja wahrscheinlich auch ein Begriff sein. Die Linda Sarsour hatten wir schon ein paar Mal hier. Diese kopftuchtragende Dame, die ja damals auch diese Frauenmärsche da nach der Wahl von Donald Trump mit organisiert hat. Und eine große Nähe zu diesen demokratischen Sozialisten von Nordamerika, dieser Partei irgendwie unterhält. Ja, heute hat das aber echt eine Macke, ja, aber ist egal, das Video ist ja eh nicht so wichtig. Ja, und aber natürlich hier AJ Plus, was ja ein Sender ist, der von Katar bezahlt wird, schreibt hier, Biden-Kampagne hat Linda Sasua verurteilt für ihren Aktivismus für Palästina und das Boycott Divest Sanction Movement. Und jetzt sagt die muslimische Community, Anführer in der muslimischen Community und Alliierte werden dazu aufgerufen, den Democratic National Committee, also quasi die Demokratische Partei, dazu aufzurufen, sich dafür zu entschuldigen, dass sie der armen Linda Sasur gesagt haben, sie soll Leine ziehen. Ja. Und in Deutschland ist die Dame ja auch schon aufgetaucht, Linda Sasur, zum Beispiel damals nach der Kölner Silvesternacht, wo sie da als eine der Erstunterzeichnerinnen mit der damaligen Familienministerin war sie da, glaube ich, noch Manuela Schwesig, unter dieser Hashtag ausnahmslos Aufruf da erschienen ist. Und wir hatten sie ja auch bei dieser merkwürdigen Veranstaltung von diesen diesen demokratischen Sozialisten oder wie die da hießen, obwohl auch immer von der Linkspartei da war und die da alle auch so einen piratenparteimäßigen Diskussionsstil, progressiven Diskussionsstil da gepflegt hatten. Das war vor 2 Jahren oder so. Ja. Hier haben wir Jens Spahn. Jens Spahn hat sich ein Haus gekauft, daran ist grundsätzlich nichts Verwerfliches. Er hat sich sogar eine Villa gekauft. Die Kaufsumme liegt bei ungefähr 4 Millionen Euro. Teil davon hat man, wie das in Deutschland üblich ist, finanziert. Was ein Geschmäckler hat, ist, dass er einen Kredit bekommen hat bei der Sparkasse, bei der er selber jahrelang vorher im Verwaltungsrat gesessen hat. Der Mann ist ja kein ausgebildeter Pharmakologe oder so als Gesundheitsminister, sondern Banker. Man hat dann die Bank auch angefragt hier von Business Insider und hat gefragt, wie das aussieht mit dem, wie heißt das, Regionalvorbehalt, glaube ich. Also grundsätzlich ist es so, dass eine Sparkasse, das sind ja immer so regionale Sparkassen, und dass die Sparkasse Westmünsterland ist halt eigentlich nur für Projekte im Westmünsterland zuständig. Wenn ich mir da ein Haus kaufe, dann wende ich mich an die Sparkasse Westmünsterland und die finanziert das im Zweifelsfall. Der Herr Spahn hat das Haus in Berlin gekauft, deswegen fragen jetzt einige Leute, warum kriegt der einen Kredit von der Sparkasse, die eigentlich gar nicht zuständig ist? Price, du wolltest was dazu sagen. Ja, ich sag ganz am Schluss was dazu, weil es mehr was Technisches. Ja, also die haben daraufhin geantwortet, dass es durchaus möglich sein kann, dass bei Bestandskunden, und der Spahn ist dann natürlich schon längere Zeit Kunde, dass das auch aufgehoben wird, dieser Regionalvorbehalt. Ich finde es trotzdem irgendwie so ein bisschen so richtig geschickt ist es nicht, sich an den alten Arbeitgeber zu wenden als Politiker, um Geld für eine Villa irgendwie zu leihen. Wäre einfach zur Berliner Sparkasse oder wie das da heißt, zur Berliner Bank gegangen, hätte vielleicht nicht so ein Geschmäckle für mich. Also grundsätzlich kann sich jeder eine Villa kaufen, der das Geld dafür hat oder das finanzieren kann. Da habe ich kein Problem mit, aber ich mag keine Seilschaften. Und jetzt du, Preis. Ja, also rein vom Kreditprozess her, wir sprechen hier von um die 4 Millionen und 1,75 Millionen ist die Kreditsumme, die halt über diese regionale Sparkasse ausgegeben wurde an den Kunden. Du hast es ja schon gesagt, es gibt das sogenannte Regionalprinzip. Das ist an sich hauptsächlich dazu da, damit sich die Sparkassen nicht im gegenseitigen Gebiet Konkurrenz machen, weil das ja immer noch ein Oligopol ist quasi, was ja staatlich verordnet ist, dass die sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen dürfen. Allerdings kooperieren die ja auch. So, Punkt 1, wenn man einen Kredit hat von 1,75 Millionen Euro, alles, was über 1 Million Euro an Kreditsumme ist, da greift der § 14 Kreditwesengesetz und da gelten ganz andere Regeln wie für einen ganz normalen Kredit. Das kann ein Grund sein, warum er dort hingegangen ist zu seiner alten Hausbank, weil der Aufwand relativ hoch ist, ja, und vielleicht er in Berlin keine Sparkasse gefunden hat, die sich einfach diesen Aufwand ausliefern wollte und die Sicherheitenbewertung nicht vornehmen wollte und was da alles dazugehört. Und ein weiterer Punkt dazu ist, dass dann nicht nur die regionale Bank beteiligt war, sondern auf jeden Fall ein überregionales Kreditinstitut, entweder eine Landesbank oder die Dekabank, was eine Überbank der Sparkassen quasi ist. Da sind alle dran beteiligt. Und deswegen wäre sowieso nicht nur die regionale Bank da beteiligt. Natürlich, was die Seilschaften angeht, allein deswegen, weil er da ein langjähriger Kunde gewesen ist, haben die sehr viel mehr Daten für ihn und rein vom technischen Ablauf werden die Kreditzinsen ja mittlerweile technisch berechnet und gar nicht mehr unbedingt per Hand verhandelt. Und allein aus dem Grund wäre es sinnvoll gewesen, zu seiner Hausbank zu gehen. Also ich sehe einfach aus der professionellen Sicht überhaupt gar keinen Grund, da irgendwas dran zu beanstanden. Außer man sagt natürlich hier, was ist mit dem Haus, wo hat er das Geld her, wo hat er die Einnahmen her, dass er den Kredit von 1,75 Millionen Euro refinanzieren kann. Das wären eher die Fragen, die ich stellen würde. Aber das stellt hier ja in dem Artikel keiner, sondern alle sagen nur, oh Gott, die Hausbank. Ja, aber ich meine, also aus ganz normaler Sicht, ich finde das ganz normal. Mit dem Gehalt vom Sparen sollte er doch so einen Kredit abzahlen können, oder? Und sein Mann arbeitet ja auch, also. Ja, der hat das nicht vermögen, was die Situation ist. Und er hat es ja auch mit seinem Lebenspartner zusammen. Ich weiß ja nicht, wie die finanzielle Situation von ihm aussieht. Also, der hatten wir doch letztens. Der war Lobbychef bei Burda oder sowas. Also ja, genau. Auch niemand, der wenig Geld verdient. Ja. Also man hat sich hier irgendwie auf das Falsche konzentriert, meiner Meinung nach. Hm. Leider. Er wird schon gehen, zur Not haben sie ja die Villa da als Sicherheit oder so. Ne? Aber eine Villa in Berlin finden musste, glaube ich, auch erstmal können. Und hier, nur weil er vorher im Verwaltungsrat einer Bank saß, heißt nicht, dass er den Kredit nicht bekommt. Dafür gibt es Kreditrichtlinien, wie genau in solchen Fällen zu verhandeln ist. Und da wird dann auch anders gehandhabt wie bei sonstigen Kunden. Also das ist, als ob es dafür nicht überall bankinterne Richtlinien gibt, die auch gesetzlich überprüft werden andauernd. Gut, dass du eine professionelle Perspektive beisteuern kannst. Nicht zu den Laschet, haha. Der ARD und ZDF haben sie hier mit einer Studie angeblich den Tunnelblick bescheinigt, speziell während der Corona-Krise, dass sie ja eben einseitig die Wissenschaftler herangezogen hätten und einseitig relativ alarmierend auch berichtet hätten. Das ist so das Fazit, wenn man das bei der, war das hier Tagesspiegel oder Taz oder was durchliest, ein bisschen die Kommentare. Sind die Leute sich nicht ganz so einig, dass das so ist, aber also viele finden da ihren eigenen Eindruck offensichtlich aber auch wieder, ne? Also, dass das ein bisschen einseitig war, den Eindruck hatten ja viele und das ist ja auch bei anderen Themenbereichen schon da eingezogen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich eine Phoenix-Diskussionsrunde angemacht habe, eben zu NetzDG, das ist gar nicht so lange her, 2 Monate vielleicht, und da waren eben auch 4 Leute alle einer Meinung so ungefähr. Das hat sich dann keine interessante Berichterstattung mehr, so ungefähr, ne? Keine interessante Diskussion. Ja, und verengt natürlich auch die Sichtweise der Leute, ne? Also, ich bin ja irgendwie auch der Meinung, dass offensichtlich nur eine Meinung zählt, momentan mal wieder nur die von Merkel. Die Öffentlich-Rechtlichen spielen da voll mit, sagen wir mal so. Ich habe letzte Tage von der Heute-Show schon wieder ein paar Dinger gesehen. Kann man sich nur darüber wundern, wie die immer auf die Leute rumhauen, auf den Leuten rumhauen. Ich meine, mögen ja vielleicht ein paar Spinner dabei gewesen sein, auch da in Berlin und so weiter. Aber da immer so drauf zu hauen und dann vom öffentlichen Rundfunk aus, das finde ich schon ganz schön gewagt. Und wie gesagt, vielen Leuten stößt es ja auch auf. Ne? Ups. Ja, und hier ist es dann eben auch bescheinigt, dass sie es tatsächlich machen. Ne? Ich kann sich nicht rausreden oder so. Zu dem Thema habe ich auch noch eine ganze Menge bei Science Files gefunden. Die haben nämlich auch der ARD und ZDF immer wieder irgendwie diese Kleinigkeiten, auch teilweise nur Kleinigkeiten, aber eben immer wieder diese Dinge nachgewiesen, wo sie nicht ganz ehrlich waren, wo sie nicht ganz alles berichtet haben, was sie berichten könnten oder so, wo sie Argumente weggelassen haben, wo sie teilweise auch Geschichten erfunden haben über Nordirland oder sowas. Das ist schon ganz schön erhellend, wenn man sieht, wie viel das ist. Und die ZDF zum Beispiel haben ja auch so eine Korrekturseite veröffentlicht, wo dann immer drin steht, was sie für einen Fehler gemacht haben. Und wie das dann zu korrigieren ist, beziehungsweise wie das dann wirklich zu verstehen ist, so der eigentliche Umstand. Und das ist eben ziemlich eindeutig, dass es immer in eine Richtung geht, diese Fehler. Ne? Man irrt sich nie zugunsten von Trump, sondern immer zu seinen Ungunsten. Man irrt sich nie zu Ungunsten von Merkel, sondern immer zu ihren Gunsten. Etc., etc. Ne? Ja, und so ähnlich empfinde ich das auch, wenn ich die Kommentarspalten lese bei ARD und ZDF oder beziehungsweise vor allem bei der Tagesschau mache ich das schon ab und zu. Ja, ich finde, dass da ganz schön komische Meinungen herrschen, aber gut. Die sind dann vielleicht auch von der einseitigen Presse ein bisschen beeinflusst. Es geben halt alle, nicht nur die Presse, sondern auch vor allem die Parteien und die Entscheider zu der Unsicherheit, die herrscht, nochmal eine Portion Sicherheitsabstand dazu. Und dann kommen eben komische Regeln mal raus. Ja, und die Presse, wie gesagt, die schreibt das relativ unkritisch offensichtlich gut, beziehungsweise vor allem das Öffentlich-Rechtliche, ne? Ja, also ich habe hier bei dieser ganzen Sache so ein bisschen vermisst, wie sie es denn eigentlich jetzt gerne hätten haben wollen. Also was denn jetzt irgendwie, ich muss da ganz ehrlich sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was also es ist halt ja, alles so ein kompliziertes Ding. Wenn das fehlt im Prinzip, dann hätte natürlich... Ja, aber das ist, wird ja nicht benannt, es wird ja nicht benannt, dies und das hat jetzt übrigens gefehlt. Es geht hier darum, dass sie jetzt sagen hier... ja, verschiedene Stimmen haben ihnen gefehlt zum Beispiel schon, ne? Ja, aber das ist auch wieder die Frage, ne, was... Dann wäre natürlich das Bild vielleicht nicht so eindeutig gewesen und die Entscheidung. Ja, und die berufen sich ja dann natürlich darauf, dass sie ja quasi darüber berichten, was irgendwie passiert ist. Und da sind nun mal nicht fünf verschiedene Dinge passiert, sondern ja, irgendwelche Entscheidungen sind halt getroffen worden und dann werden sich irgendwelche Einzelschicksale rausgepickt. Da kann man vielleicht irgendwie sagen, ob da jetzt irgendwie was gefehlt hätte oder so. Aber wenn, da steht hier halt auch nicht, was jetzt genau. Ja, das stimmt höchstens. Ne? Also, sagen Henning fügt hinzu, dass Normalbürger immer aus der Perspektive von Leistungen inszeniert wurden. Immer wieder wurde von Helden des Alltags gesprochen, die ihre Berufsrolle ins Extreme übersteigern, Tag und Nacht für die Gesellschaft da sind oder sich im übertragenen Sinne aufopfern für ein höheres Wohl. Ja, das war so ein bisschen, wo auch einige gesagt haben, das erinnert mich an die DDR, ne? Dass man immer irgendwie alles für die Gesellschaft tut und vor sie gerät dann gut oder so. Ja, aber ich weiß noch nicht, was sie sonst machen sollen. Also sollen sie jemanden zeigen, der, keine Ahnung, die gewonnene Zeit nutzt, um mal wieder Computerspiele zu spielen oder so? Vielleicht irgendwas von Belang oder so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da einige Sachen gesehen habe, die gingen zum Beispiel in mehreren Sendern an einem Abend, gingen immer um die um die Hausaufgaben von den Kindern. Jetzt, wie sie es denn machen zu Hause oder so. Und das war wirklich an dem Tag überhaupt nicht von Belang, sondern da waren irgendwie richtig noch die Zahlen hoch und so weiter. Da wären Krankheitsbilder, was weiß ich, solche Dinge irgendwie interessant gewesen oder ne, virologische Informationen oder so. Aber stattdessen eben so ein oberflächlicher Scheiß. Fand ich jedenfalls auch nicht gut. Wie gesagt, die Leute haben sich da auch nur zum Teil wieder gefunden. Manche haben auch hier zum Beispiel das Wort Glorifizierung des Virologen, das ist sicher ein bisschen übertrieben zum Beispiel. Ne? Also so sehe ich das eigentlich auch nicht. Ne? Da haben sie keine Leute glorifiziert, aber sie haben natürlich irgendwie ihren Fokus auch nicht aufgemacht, sondern eben immer nur auf die eine Seite, auf ihn draufgehalten sozusagen. Da kam dann nochmal so ein Kekulé oder so ein Streeck. Den haben sie dann schnell weggebissen. Also wie gesagt, viel mit Stimmen unterschiedlichen oder so, fand ich war nicht unbedingt immer gut. Homeoffice bei gleichzeitiger Kinderbetreuung sei indes vor allem als problematisch dargestellt worden, weil der üblichen Produktivität nicht nachgekommen werden könnte. Ja, ich meine, so war es ja im Endeffekt. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, die Frage, wer sowas negativ darstellt, ne? Wenn die Eltern jetzt nicht so schlimm finden, dass so viele Kinder aufpassen müssen, ist das auch natürlich ein bisschen komisch, aber ja, ich jeder muss halt auch seinen Scheiß geschissen kriegen, ne? Und seine Sachen gemacht kriegen, sozusagen. Wirklich jeden Tag zur Arbeit gehen, solange das vielleicht. Dieses Ding war ja hier insofern gut, dass es mal dieses Narrativ von wir fallen alle hinter der Zeit zurück in Frage stellt, was ja überall erzählt wurde, bla bla bla, die Corona-Krise zeigt, wie mit einem Brennglas, immer wieder in dieser leichten Formatierung, immer wieder in dieser leichten Mensch, wer ist das dumme Wort? Formulierung, ja, meine Güte, ey. Ja. Und ja, aber was er natürlich trotzdem, was war das hier, was er hier irgendwie gesagt hat? Also ein paar Sachen waren ja auch ganz, ganz, ganz merkwürdig bei dem Ding. Ja, es wurde auf jeden Fall mit dieser Vorstellung rum. Ach ja, genau, diese Geschichte hier, wo Frauen regieren, gibt es weniger Todesfälle. Und das ist also, nur wenn man die fünf Länder ausblendet, wo Frauen nicht regieren und wo es auch weniger Todesfälle gab, als in irgendwelchen Ländern, wo Frauen regieren. Also, na, das ist hier wieder dann hier unsere Ideologie, die dann wieder reinscheint, oder unsere Faulheit, uns das mal anzugucken und uns nur ein paar Talking Points, die wir mal gehört haben, wird ja wahrscheinlich stimmen. So nach dem Motto. Also, ich meine, das wurde ja selbst von irgendwelchen Leuten, die normalerweise da unkritischer sind, eingesehen, dass es so einfach nicht ist. Mit diesem, wo Frauen regieren, gibt es weniger Todesfälle. Aber ja, man nimmt ja, was man kriegen kann. Also, wenigstens gut, dass sie hier geschrieben haben, dass es halt eben, und das ist zumindest in meinem Bekanntenkreis auch so gewesen, dass man da halt eben nicht einfach gesagt hat, so, ja, ist ja Frauensache mit den Kindern. Nur weil wir jetzt hier beide rumhocken, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie um die Kinder kümmere oder so. Bullshit. Vollkommener Bullshit. Die haben da alle Leute, die ich kenne zumindest, haben da an einem Strick da gerissen und ja, man kann vielleicht auch daran ein bisschen sehen, wie gefährlich das ist, wenn man sich auf die öffentlichen Institutionen oder so immer so verlässt. Ne? Wenn es dann mal Not an Mann ist, dann muss dann plötzlich wieder die Familie ran und dann kommt man eben auch in die Verdrückung. Ja, was das denn? Angeht. Ja, so. Ja, das war jetzt für die Leute irgendwie schwierig, dass sie das jetzt mit allem anderen noch irgendwie managen mussten. Aber im Endeffekt ist es doch nicht schlimm, jetzt für die Leute sich mal den ganzen Tag um ihre Kinder zu kümmern. Also, nee, davon gehe ich auch nicht aus. Ne? Ja, also das sind dann eher die anderen Umstände, die da reinspielen. Und ja, klar, also bei den größeren Kindern. Die Leute beschweren sich darüber, dass sie dann irgendwie den ganzen Tag mit ihrem Kind zusammen verbringen müssen. Bei den größeren Kindern, wenn die dann schon in die Schule gehen, habe ich nur halt eben da eine große Unsicherheit gemerkt von den Leuten jetzt, mit denen ich beruflich und so zu tun hatte, weil das natürlich schon irgendwie ja nicht so ganz klar war, was müssen die jetzt überhaupt machen und so und was erwartet man da jetzt überhaupt, was die da jetzt irgendwie, und dann musste man irgendwelche Sachen einscannen und drüber e-mailen und lauter Dinge da irgendwie, die Leute sich dann irgendwie ad hoc überlegt hatten, um das irgendwie zu lösen, das Problem mit der Schule. Also das auf jeden Fall, aber auch das hat wieder überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also die Leute waren ja alle, saßen alle in einem Boot bei diesen Geschichten. Wenn das eine intakte Familie da war, wo die Kinder bei Mutter und Vater wohnen. War das hier nicht auch der Artikel, wo dann so ein bisschen die Quintessenz war, dass die Väter sich da mehr gekümmert haben, oder? Ja. Ja, okay, ja. Und ich sind ja dann da, ne? Wenn man Homeoffice macht, wieso auch nicht? Also, ja, aber diese Ideologen verstehen ja auch nichts von Kernfamilien und sowas, ne? Also das ist ja nur ein Konstrukt auch, ne? Also. Ja, aber sie verstehen auch nicht, dass, also sie verstehen das Konzept nicht, dass zwei Leute sich zusammentun, um Kinder aufzuziehen und dann auch beide. Ja, eine Frage, wie man dann nebenbei arbeiten muss. Wenn man voll nebenbei arbeiten muss, ist das sicher nicht ganz so einfach zu dirigieren und so weiter, aber. Ja, wenn man oder wenn man ja mehr Zeit, also das ist ja keine Belastung, seine Zeit seine Kinder zu verbringen. Das ist doch also ich kann Chris aus meinem Bekanntenkreis auch nur komplett beipflichten. Ja. Das sind alles Leute, die das auf beiden Schultern getragen haben in der Zeit. Also es gab ja so eine Kampagne, glaube ich, dass sie so überfordert sind und so. Naja, weißt du doch, irgendwie. Ja. Sterben im Krieg Frauen am meisten betroffen. Ja, und da haben sie dann eben teilweise so Fässer aufgemacht, wie dass sie was weiß ich, irgendwie 8 Stunden jetzt mehr arbeiten müssten am Tag oder so. 26 Stunden am Tag. Das ist dann natürlich irgendwie, ja, den eigenen Kindern auch ein bisschen komisch gegenüber, ne? Ich weiß nicht, was sollen die denn denken, wenn die sich selber als nur als Arbeitsmaterial oder Objekt. Ich habe heute auf Twitter den Hot-Take gelesen, eine Schwangerschaft sei sowas wie eine Vergewaltigung oder eine ungewollte Schwangerschaft sei sowas wie eine Vergewaltigung, weil der Körper gegen den eigenen Willen benutzt wird. Also Leute, die solche Takes raushauen, glauben auch diesen Schwachsinn, dass Frauen von allen am meisten betroffen sind. Achso, ja genau, hier geht es um Schweden und das neue Sexualstrafrecht, von dem man in Schweden eine besonders intensive Variante eingeführt hat. Nämlich, dass man ein klares Ja oder sowas vorweisen muss, was natürlich schwierig ist vor Gericht und außerdem auch eigentlich eine Beweislastumkehr darstellt. Nämlich so mein andererseits wäre natürlich genauso schwer zu sagen oder zu beweisen, dass man nicht Ja gesagt hat als Frau, aber den Beweis irgendwie andersrum zu fordern, dass irgendwie jemand zu beweisen, dass jemand anders Ja gesagt hat oder so, das ist irgendwie alles. Ja, und das ist ja auch immer alles nur zeitlich begrenzt. Man weiß ja nie, ob sich jemand dann mal anders überlegt oder so. Dann kann das mittendrin zur Vergewaltigung werden. Und dementsprechend ist der Paragraph dann eben auch eingeschlagen sozusagen, haben dann gleich irgendwie 70% oder so, ich glaube, mehr Verurteilungen stattgefunden oder so. Und man hat auch festgestellt, dass in Klagen, die eigentlich ein bisschen größeren Umfang hatten, wo es wirklich um Gewalt gegangen sein sollte, wo es dann nicht nachgewiesen werden konnte, dann diese Leute trotzdem verknackt wurden, einfach mit der Aussage, dass sie eben das nicht nachweisen konnten, dass die Frau da eben auch eingewilligt hätte. Ne? Und so einfach geht das, so ist im Prinzip Sex, wenn Frauen keinen Bock drauf haben, punktum einfach illegal. Ne? Oder vor allem, wenn sie hinterher dann sich das überlegen, was auch immer. Ich meine, man kann immer irgendwas auf dem Band sprechen oder sonst irgendwas, aber es ist alles kein Nachweis. Ne? Also das ist irgendwie geht das nach hinten los und es wird dabei in ganz Europa eingeführt und ja. Es wird noch sicher was mit der Blockchain irgendwie machen, oder? Weiß ich nicht. Ein Cockchain oder nicht? Ja, Cockchain, dass das dann signiert ist und der von der Kassier drauf und so. Der von der Kassier, wir brauchen ja Mitfickzentralen. Ja. Aber ja, oder diesen Keuschheitsgürtel, der nur bei ausreichender Erregung aufgeht, oder wie? Ja, du kriegst so ein neues Handy, das hat dann nicht nur einen Barcode-Laser, sondern auch einen Barcode-Brenner. Und das brennt dir dann die Erlaubnis auf deinen Schniedel. Ja, aber dann heißt es hinterher, du wirst dazu gezwungen, es da drauf zu brennen. Du musst erstmal beweisen, dass das überhaupt freiwillig passiert ist. Nee, das ja, aber auch so ein Spruch auf Band, das könnte ja auch alles irgendwie gefaked sein. Ne? Man weiß es nie genau. Ich meine, ja, eben, und darauf läuft es auch im Endeffekt hinaus. Die Polizei hat zum Beispiel gesagt, es ist ein absolutes Lotteriespiel. Das ist die Sorte von Strafrecht, die Leute haben wollen. Ja. Die Politik sagt dazu, es gibt Unschärfen im Gesetz. Ihr sitzt da nicht süß. Ne? Ja, alles ganz toll. Ja. Das ist Gleichberechtigung wahrscheinlich auch. Sowieso, ne? Genau. Unschärfe im Geschwätz. Ne? Ja. Ja, da hat der Arne sich ein bisschen über lustig gemacht. Wasserdicht kann eine solche Vorrichtung nur sein, wenn die Frau ständig, ja, ich will ins Mikro brüllt bei jedem Stellungswechsel, okay? Ja, und kannst du, das hat er noch geschrieben, kannst du es später deinen Enkeln vorspielen oder so, wenn es mal langweilig ist. Ja, meine Idee war direkt, es geht dann nur noch als Livestream auf YouTube. Mit Zeugen quasi. Ja, genau, am besten Zeugen, muss jeder einen Zeugen mitbringen, die stehen dann hinter so einem Vorhang. Ja, einen kastrierten Incel dann, ja. Vielleicht haben wir das vom Kunden oder so nochmal extra. Haben sie das Problem mit den Incels auch direkt gelöst. Ich habe gestern nochmal Hard Candy geguckt, kennt ihr den? Nee. Ich weiß nicht, komm mal mit. Eine ganz junge Ellen Page, so einen Pädophilen praktisch nach Hause begleitet und ihn dann druckt und ihn dann auf dem Tisch festbindet, um ihn zu kastrieren. Sehr, sehr lustiger Film. Okay. Klingt nicht so lustig. Am Stellen ist der für männliche Zuschauer sicher nicht sehr einfach zu ertragen, aber der ist so, es sind eigentlich nur die zwei Leute halt in dem ganzen Film. Alan Page und der Mann fällt mir nicht ein, aber die spielen fantastisch. Und danach dann hier von Lars von Trier Antichrist. Als Kontrast. Nee, Lars von Trier ist mir nicht spannend. Ja, aber beim Antichrist passiert es dann der Frau, nicht dem Mann. Ach, nee. Nee, Lars von Trier, das ist ja, das ist wie Arbeit, nee. Lars von Arbeit. Ich habe verdrängt, wer das ist. Ja, das ist hier das Jahr 2012, in das wir uns hier begeben. Okay, das habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ich dachte, ja, aber umso interessanter wird das ja. Also ich meine, ich habe es auch erst nicht gesehen, als ich mir das durchgelesen hatte. Aber weil hier nämlich von schwarz-gelber Regierung geredet wird. Und dann dachte ich so, okay. Moment. Ja, ich habe noch geguckt. Das hat man nicht gesehen, keine Ahnung. Weil das ist hier nämlich die Frau Lamprecht, die wir jetzt ja als Justizministerin kennen. Genau. Die hier noch als Fraktionsvorsitzende oder stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion 2012 auftritt. Was die schon für geile Jobs hatte, ne? Ja, und die beschwert sich hier über die elterliche Sorge, nicht verheirateten Eltern neu zu regeln. Also das, was sie jetzt auch wieder machen wollten und nicht hingekriegt haben. Genau. Ich weiß ja nicht, ob da was geändert wird, aber wenn, dann wird es offensichtlich nur darauf hinauslaufen, dass irgendwie lesbische Partnerinnen dann auch Mütter sind, wenn Kinder da sind. Ja, das ist auch das Wichtigste. Ups, absolut, genau. Ja, okay, und hier beschwert sie sich darüber, dass sie das irgendwie ohne Richter machen wollten oder so. Oder mit Richter, aber der Richter redet nicht mit den Eltern oder irgendwie so. Also ganz merkwürdig auf jeden Fall. Aber ja, die zieht sich auch so Kuschargumente aus dem Finger, also. Naja, 2012, weil keine Ahnung, das gerechtfertigt war 2012, aber das ist natürlich eine Pressemitteilung von denen, also schreiben sie da eh ja nur rein, was sie irgendwie angreifen können. Ja, und dass sie nichts ändern konnten oder so. Dass sie auch nichts ändern wollten. Ja, die Linke macht auch aufmerksam, dass die Beamtenpensionen doch eine Ecke höher ausfallen, voraussichtlich in Zukunft, als die normalen Arbeitnehmer Rentenbezüge. Ich habe mal gehört, dass das ungefähr so ist, dass die Leute in Zukunft irgendwie 1.000 Euro kriegen, wenn sie gearbeitet haben und 3.000, wenn sie beamtet waren oder so. Und solche Unterschiede sind natürlich unter anderem durch Hartz IV entstanden, wo es einen Lohnknick gab, der ja bei den Beamten nicht zugetroffen ist sozusagen. Die haben dann einfach weiter in normalen Bezüge bekommen, soweit ich weiß. Ja, aber ob die Forderung dann eben von den Linken, die jetzt hier heißt, auch Beamte und Selbstständige in eine Rentenkasse für alle einzahlen zu lassen, dann der letzte Schluss ist, weiß ich nicht genau. Aber sie machen wenigstens mal darauf aufmerksam, dass es irgendwie ein Problem gibt hier in Zukunft. Also ich sehe das ein bisschen also als problematisch. Wenn du die Zahlen dir hier anguckst, jeder zweite Rentenbezieher weniger als 1.000 Euro, ein Drittel aller Rentenbezieher weniger als 700 Euro im Monat. Das ist das beste Deutschland, in dem wir je gelebt haben. Ja, alles auf Stuck hat. Ne? Ja, teilweise die 700 daher schon, denke ich mal. Ja, der Beamte kriegt halt ab 1.400 Euro aufwärts seine Pension. Ne? Okay. Ja, ich habe mal so ein Pärchen. Aber bitter ist, wenn du in dem Drittel bist, was weit unter 2.000 bekommt und dann muss ich trotzdem privat versichern. Und solche Angelegenheiten. Ne? Jo, stimmt. Also für manche Beamten sieht es auch ganz bitter aus. Ja, es gab ja diese Idee, dass Plastik auf den Weltmeeren, ja, irgendwie, das scheint sich ja zusammenhüllen an einer Stelle hauptsächlich, irgendwie in so einem Strudel oder so, das da einzusammeln und abzutransportieren und ja, vernünftig vielleicht, keine Ahnung, zu recyceln oder zu entsorgen eben, nicht das da so auf dem Meer rumschwimmen zu lassen. Und das kriegen sie wohl nicht hin. Also das ist zu viel und es ist zu groß und die Tiere haben sich schon zu tief eingenistet. Ja, leiden aber eben auch darunter, weil sie die Sachen runterschlucken und irgendwie sich das eben im Innern zersetzt oder so mit der Zeit. Alles nicht so schön und sie kriegen es nicht in den Griff, jedenfalls nicht so, wie sie es irgendwie vorhatten. Das ist einfach einsammeln oder so. Das klappt einfach nicht. Zu groß. Ja, naja. Entschuldigung. Ja, es ist vor allem wohl auch halt die Leistung von einem von diesen Auffangdingern ist halt so gering im Endeffekt, dass du selbst mit vielen, vielen von diesen Vorrichtungen halt hunderte von Jahren brauchen würdest, um alles rauszusammeln, was jetzt schon drin ist. Und die Einleitung von dem Plastik hört ja auch nicht auf. Das ist ja eher das Problem. Ja. Ja, so. Ja. Das würde nur Sinn machen, wenn wir es schaffen würden, nicht mehr Plastik in die Meere zu kippen. Und dazu müssten wir halt diese ganzen Mikroplastiksachen aufhören. Ja, ansonsten ist das ja immer noch eine gute Idee. Also ich fände es besser, es dauert 100 Jahre, den Scheiß einzusammeln, als wir machen es gar nicht. Also Kann sein, dass das halt sehr kostspielig ist und alles, aber wenn uns daran was liegt, finde ich, sollten wir schon sehen, dass wir daran arbeiten. Ja, ich frage mich halt immer, wie schädlich das ist. Mit diesen Mikrogeschichten habe ich nicht so einen Einblick, aber so normalerweise würde ich sagen, Plastik arbeitet ja nicht so sonderlich viel. Ist so ein bisschen wie Stein oder Sand, das macht halt nicht viel. Ne? Ja, das zerreibt sich halt schon. Scheiße aus und löst sich dann mit der Zeit dann auch eben auf, ne? Nicht so eben wie Staub oder Sand. Es gibt ja Unterschiede. Das dauert eben auch sehr lange. Ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel war ja, es gibt ja verschiedene Aktionen, wie man diesen Plastikmüll Herr werden will. Eine war ja, dass man das Plastik quasi mit chemikalischen Mitteln auflöst und in kleinere Teile zersetzt und so quasi, dass es quasi wegdiffundiert oder was auch immer. Die sich unten aber das hatte halt den Effekt, dass das Plastik halt weiter vorhanden war, aber als Mikroplastik, was ja auch überall ist. Und da ist ja das Problem, dass es teilweise so klein ist, dass es sich das in Pflanzen festsetzt und Pflanzen sterben können, Tiere das natürlich aufnehmen und essen und das in Tieren ist und so auch in den menschlichen Nahrungskreislauf kommt. Da verrecken die Tiere also, und Pflanzen nicht unbedingt dran, aber es hat schon einen krassen Einfluss, das Mikroplastik. Das, was oben an der Oberfläche schwimmt, ist gar nicht mal so das Schlimmste. Das, was sichtbar ist. Das, was unsichtbar ist, ist schlimmer. Und diese ganzen Aufräumarbeiten, die ziehen ja eher auch auf das Große ab. Ja, aber nochmal, weil das, was man sieht, was man auch einfach entfernen kann, einfach in Anführungszeichen, das ist halt auch nicht so schädlich. Das sieht nur unschön aus. Ja, wenn sich da irgendwelche Seevögel drin verfangen, in irgendwelchen Ringen oder irgendwelchen Plastikdingen oder sowas. Mhm. Aber deswegen wird da auch nicht großartig viel rein investiert. Ja, weil wie will man das Mikroplastik entfernen? Das ist die große Frage. Da muss halt geforscht werden. Und wenn da eine Lösung gefunden wird, wird da bestimmt auch viel Geld reinfließen. Diese ganzen Aufräumarbeiten, klar, das wird jetzt 100 Jahre dauern, wahrscheinlich 200 Jahre. Weil das sind ja alles nur irgendwelche Prototypen oder irgendwelche Sachen, die halt quasi dazu abzielen, diesen Oberflächenmüll zu entfernen. Und nochmal, der ist halt ökologisch gesehen nicht das große Problem. Das große Problem sind die Mikroplastik. Ja, aber zerfällt der Oberflächenmüll nicht auch zu Mikroplastik? Ja, aber er ist relativ einfach zu entfernen. Und nochmal, das, ja, trotzdem. Ja. Es wird halt nicht als so großes Problem angesehen und deswegen kriegt es nicht die Geldzuwendung, weil man halt, wenn man das Mikroplastik entfernen kann, das Geld lieber dahin stecken will. Also das ist zumindest, so wird es zumindest diskutiert und gerechtfertigt. Ja, man schickt dann einen Tanker rein, zündet den an und dann schmilzt das alles zusammen und blups, wie ist es. Dass weniger Plastik produziert werden muss, wäre schön, aber Plastik ist einfach sehr nützlich, aber man kann den sehr gut recyceln. Aber wenn Recycling so aussieht, dass man ein Recycling-System hat und das besteht dann darin, dass man die Sachen sortiert, einsammelt und dann ins Ausland schickt und irgendwelche ganz armen Länder, da liegt das dann am Strand rum und da die letzten wertvollen Sachen werden noch rausgepickt von irgendwelchen Müllsammlern und dann schwimmt es halt im Meer. So funktioniert es natürlich nicht. Ja. Wie Hollywoods Alien- und Predator-Filme anti-schwarzen Rassismus verstärken. Na, hat jemand Ideen? Lass mich raten. Sie machen es damit, dass, ich glaube, wir haben letzte Woche darüber geredet, über die Schwarzen, die in dem Kostüm gesteckt haben vom Alien. Aber sie machen es wahrscheinlich dadurch, dass die ja äußerlich schwarze Haut haben. Schon nicht schlecht. Und fällt dir mal Predator vielleicht noch ein, woran sie es festmachen können? Dass er im Dschungel den Österreicher jagt. Nee, der hat auch noch so ein Feature, was... Den WC-Österreicher. Was weiß ich nicht dürfen, hat der auf Astala WC-Österreicher, sagt er. Nee, der hat nämlich noch Dreadlocks, der Predator. Ach so. Predator. Ja. Das ist ja... Also, aber ich dachte, das wären irgendwelche Schläuche, wo der sich dran anschließt. Ja, du kannst ja mal runter ein bisschen scrollen bis zu dem Alien-Bild, bitte. Damit wir die Bildunterschrift sehen können von dem Alien-Bild. Ja, jetzt kommt es gleich. Ja, da genau. Black women are seen as alien breeders in Ridley Scott's Alien-Franchise. sagt der Associate Professor for Sociology von der Brock Universität, Tamari Kitosa, der diesen Artikel hat. Black women seen as alien breeders in Ridley Scott's Alien Franchise. Ja. Und das dass schwarze sexuelle Reproduktion müsse kontrolliert werden. Man habe das auch genutzt während der sogenannten Slave Breeding Campaign, als der transatlantische Sklavenhandel nicht mehr funktioniert hat und man versucht hat, selber Sklaven zu züchten, praktisch. Ja, also die schwarze Sexualität wird hier geframed. Im Kontext der antischwarzen Kultur bezeichnet der Film die schwarze Frau als unzerstörbare und ohne Unterlass brütendes Alien. Ja, also, liebe Leute, wenn ihr selber schon so einen Krempel im Hirn habt, dann braucht ihr keine White Supremacists mehr. Ihr braucht sie nicht mehr. Oder? Definitiv nicht, nee. Und wenn das euer Bild ist von euch selbst, also dann braucht ihr keine Rassisten mehr, die euch einreden, dass ihr minderwertig seid, also oder irgendwelche Monster oder so. Wir gucken uns jetzt noch die Bildunterschrift unter dem Predator an, wenn du mal runterscrollen möchtest. Ich trau mich fast nicht. Does the movie imply black men are large, dreadlocked, super viril predators? Ja, mit Sicherheit. Ja. Viral heißt übrigens Chat. Männlich, ja. Being a Chat. Black men and boys are imagined as dangerous, threatening, inherently criminal and superhuman. Bigger, faster, stronger and less likely to feel pain. This news have roots in chattel slavery. Oh Gott. Also, mir ist schon einiges eingefallen, aber das Schwarze irgendwie less likely to feel pain und grundsätzlich bigger, faster, stronger sind, das ist schon so ein bisschen rassistisch. Ich will nichts sagen, aber das ist... Und sie kommen auf unseren Planeten und jagen uns, oder wie? Ich gehe davon aus. Also, Predator depicted a black dreadlocked large and super virile male in a way that converged white art with white political history. A white man once said he thought it was cool that I had dreadlocks like the Predator. This is not a compliment. The police rape, torture, castrate, and murder black men. The link between visual culture and anti-black racist dog whistle politics reveals that these violent racist behaviors strike deep at the heart of the white psychosexual fears and pathologies. Oh, black men are imagined as predators who must be controlled, if not eliminated, with extreme prejudice. Oh, man. Sag mal, selbst wenn du in Amerika wohnst, wo es sicher mehr tote Menschen pro Tag gibt als in anderen Teilen der Welt, aber systematische Ausrottung von Schwarzen wegen der psychosexuellen Bedrohungslage des Weißen. Was? Hashtag White Predator Matters. Er hat drei Forderungen. Zuerst müsst ihr alle zugeben, dass ihr eine sexualisierte Angst und gleichzeitig eine sexualisierte Lust für Schwarze empfindet. Ja? Bitte? Nee, mach ich nicht. Wenn Weiße und Schwarze am selben Ort sind, dann zeigt sich diese Furcht. Diese Furcht zeigt sich unausweichlich, wenn ein Weißer und eine weiße und eine schwarze Person den gleichen Raum besetzen. Also macht euch mal Gedanken drüber. Zweitens, es muss zugegeben werden, dass Hollywood und die Medien schwarze Menschen als sexualisierte, übermenschliche Monstrositäten darstellen und dass das mit dem rassistischen politischen Diskurs zusammenhängt. Und drittens, ihr könnt es euch fast denken, mehr weiße Leute müssen ihre Privilegien und ihre Weisheit kritisch hinterfragen. Wenn wir das hinkriegen, wäre es möglich, dass wir ein Ende der psychosexuellen und rassistischen Pathologie der weißen Menschen sehen, die weiße, die schwarze Menschen daran hindern, zu atmen. Zu atmen, ja. Ach, die Nummer kommt da auch noch mit rein, ja. Natürlich. Tamari Kiyoka, meine Damen und Herren, Associate Professor für Soziologie an der Brock University. Ach, das war das Problem von den George Floyd, dass sie ihm seine Predator-Maske abgenommen haben. Ich habe keine Ahnung. Oder dass ihm vielleicht keine Dreadlocks gewachsen sind. Vielleicht war er da irgendwie, hat sich gedacht, jetzt gehöre ich nicht dazu irgendwie oder so. Ich weiß es nicht. Ja, der ganze Artikel ist halt ein Aufruf an Hollywood, dass sie damit aufhören sollen. Und der irgendwas Vernünftiges zu produzieren, ja. Er ist gespickt mit einigen politischen Spitzen. Hier wird die Southern Strategy benannt. Ja. Was ein Thema für sich ist. Und aber dass die Demokraten die übernommen hätten auch, was natürlich absolut wahnwitzig ist, aber dass quasi die Demokraten quasi Rassisten geworden wären, nachdem die Republikaner Rassisten geworden sind. Natürlich. Das ist ja die Southern Pop. Selbstredend. In a nutshell. Ja, aber allein diese Sichtweise so, also eigentlich sind wir all die coolen Sachen, weil nämlich Superhuman und Strength und all das. Ja. Und deswegen haben die dummen Weißen Angst vor uns. Und deswegen sind sie Rassisten. Das ist Rassentheorie, sonst nix. Das ist auch nicht kritische Rassentheorie, es ist einfach Rassentheorie. Du hättest in Nürnberg auch dabei sein können, hättest du die schwarze Idee vertreten. Vielleicht werden aber die Rassisten. Damals gab es noch kein Alien, ja. Gerade in Hollywood, in der Filmwelt, gibt es ja tatsächlich Beispiele, wo man sagen kann, okay, die Person wurde halt nur, weil sie schwarz ist und irgendeinem Stereotyp entspricht, halt wirklich in diese Rolle gecastet und so. Da gibt es ja genug Beispiele. Ja, auch im positiven Sinne, ne? Also jetzt von den Leuten aus gesehen positiv, dass sie das irgendwelche Rollen extra so schreiben. Hier, Who's Who's Star Trek Discovery. Ja. Ja, die Zeiten, so dass die Quotenleger sozusagen früh gestorben sind, sind ein bisschen vorbei, ja. Ja, und die haben ja auch rassistische Filme gedreht, ne? Disney zum Beispiel halt da mit diesem, wie hieß das Ding? Ja, es gab diesen Song of the South. Ja, genau, ja. Also das ist schon wahr, dafür braucht man... Aber ich habe gestern nach dem Hard Candy habe ich noch Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123 geguckt, Klassiker mit Walter Matthau. Und siehe da, in diesem 70er-Jahre-Film, wer war der Polizeichef? Ein Schwarzer. Wer war die coolste in der ganzen U-Bahn-Zentrale? Eine Schwarze. Und zwar ging es in dem Film sogar noch darum, dass sie gerade erst Frauen sozusagen da zugelassen hatten und die ganzen alten Ärsche irgendwie da so, oh, jetzt darf ich hier nicht mal mehr fluchen, weil hier Frauen sind. Ach, immer noch. Aber ich habe ja diese Linse auch schon an inzwischen, wenn ich Filme gucke, gerade ältere Filme, um zu gucken, ist das wirklich so schlimm, wie man mir das damals erzählt hat? Und da sagt sogar einer von den Bösen das N-Wort zu einem Schwarzen. Ja? Es ist ein offen homosexueller Charakter in dem Film. Also ich habe immer mehr das Gefühl, dass uns da auch Grütz erzählt wird, einfach was die Vergangenheit angeht. Los. Also, aber man könnte ja glauben, ja gut, okay, also da ist sicher was dran und es gibt ja auch, wie wir eben von Song of the South gesprochen haben, es gibt ja auch rassistische Filme. Aber ja eben, und vor allen Dingen, wenn man sowas erzählen will, warum denn dann extra irgendwelche, also ich meine, die haben das ja bei diesem District 9 Film zum Beispiel gemacht, dass sie da die ankommenden Außerirdischen halt als Analogie genommen haben. Ja, aber, das war sehr gut. Ja, das war sehr gut, aber ich meine, warum soll man das dann warum soll man jetzt einen Punkt machen über die Minderwertigkeit von irgendwelchen Menschengruppen, indem man ja irgendwelche Monster baut, die überhaupt gar keine Menschen sind und dann irgendwie darauf hofft, dass die Leute sagen, das ist ja schwarz von der Haut her und so. Und Menschen sind auch teilweise dunkel, so von der Haut her und so. Und deswegen finde ich die jetzt blöd, weil ich habe hier diesen Monster-Horrorfilm gesehen. Das Was ich mich auch frage, ist, warum hat das Alien eigentlich dann Japheth Kottos Charakter Parker gefressen in Alien? Wenn der doch ein Schwarzer war, warum haben die nicht High Five gemacht? Das war Black on Black Crime, alles natürlich. Naja, apropos Black on Black Crime hier, Adala im Chat hat auch gerade was Interessantes gesagt. Wenn Aliens schwarze Frauen sind und Predator schwarze Männer, was ist die Botschaft von Alien versus Predator? Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wahrscheinlich soll uns das suggerieren, dass schwarze Beziehungen irgendwie von Gewalt geprägt sind oder so. Oh ja, genau, das ist das. Wir kennen ja diese große Lüge, dass so ein großer Teil der schwarzen Kinder vaterlos aufwächst und so. Und das ist so praktisch dann die Hintergrundgeschichte, warum die sich immer streiten und trennen. Kommt schon hin. Guckt keine Aliens vs. Predator. Ich habe auf jeden Fall heute gelernt, dass schwarze Frauen Eier legen. Aber das Alien, das lässt doch auch irgendwie diesen komischen Pin aus dem Ja, ich meine, überleg doch mal. Es gibt bei Aliens gibt es eine Queen, ne? Und es gibt Queen Latifah. Also, Schwachmann. Aber was mich jetzt auch noch interessiert, was ist denn dann mit Alien die Wiedergeburt? Dass das Alien auf einmal weiß. Gibt es auch WC-Alien? Ich glaube, die gibt's nicht. Was ist denn dann APOC? Die Darstellungen sind schon sehr spannend. Aliens, ja. Black women are seen as alien breeders in Ridley Scott's Alien Franchise. Das ist echt einer der besten Sätze, den ich die Ehre hatte, in den letzten 5 Jahren oder wie lange wir den Scheiß machen. Und das ja, ist auch, dass ich direkt dieses Copyright darunter gepackt habe, finde ich auch geil. Black women are seen as alien breeders in Ridley Scott's alien franchise in Klammern 20th Century Fox. Also Disney. Disney sind Rassisten. Jetzt haben wir sie. Okay. Sofort eine E-Mail-Kampagne starten. Genau. Ja. Pigtow. Predators go their own way. Pigtow. Macht auf, schlaf, schlaf. Tja, ja. Geht in den Wald. Vielleicht findet er da einen Predator. Wahrscheinlich nicht einen Alien. Aber Predator ging ja in den Bäumen rum. Hat man ja gesehen im Film. Ja, stimmt. Der erste war schon gut davon, ne? Mit dem Arnold. Von Predator, ja. Die sind eigentlich beide gut. Predator. Also die. Oder Alien versus davor. Ugly Motherfucker. Ugly Motherfucker. Ja. That's not a tumor. Alien 1, Aliens, Alien die Wiedergeburt, super Film. Ja. Ich fand den dritten auch nicht so schlecht. Boah, hör auf, geh weg. Es gibt keine Alien 3, so wie es kein Highlander 2 gibt. Aber so insgesamt waren die Filme schon recht dunkel. Ja. Was meinst du jetzt? Ja, so ausgeleuchtet halt. Viel Schwarz dabei auch und ne, von den Farben einfach. Ja. Waren Schwarz ausleuchten. Du hast die Frage übergehend. Es waren Filme auf Color, ja. Es war quasi Blaxploitation, ja. Das kann aber auch nicht unbedingt mehr durch, ne? Samuel L. Jackson ist Shaft in Alien 5. Stimmt, Adela 22 im Chat weist darauf hin, die Alien Queen legt Eier, die Facehugger legen Eier in ihre Opfer und daraus schlüpfen dann die Aliens. So, was genau, wer sind die Facehugger in deiner Geschichte? Ich glaube, Arikitosa, erklär's mir. Sind das die Puerto Ricaner vielleicht? Alter Schwede, wie kaputt kann man sein? Und der Mann ist Assistant Professor. Solche Leute verdienen gutes Geld in Amerika und andere hungern und verlieren ihren Job wegen Corona und so. Und haben anscheinend viel Zeit, um so einen Artikel zu schreiben. Ja, ich befürchte, das hat er auch vor Corona schon gehabt. Kommt das wohl in seine Veröffentlichungsliste oder so? Hier steht auch on March 13 und so weiter. Mein Fachartikel. Also scheint er schon ein bisschen älter zu sein. Bei Nacht sind alle Aliens Pock. Ach, und dieses Beispiel, was wir übrigens haben mit dem 13. März, mit der Krankenschwester, die da umgebracht wurde, das hatte auch der Shortfat Otaku in seinem Video drin. Das war dieses Teil, wo die Zivilpolizisten bei ihrem Freund einfach rein sind, weil sie, um den festzunehmen, und der hat halt nicht gesehen, dass das Polizisten sind, und hat dann das Feuer auf die eröffnet, weil er gedacht hat, das wären Leute, die ihn ausrauben wollten. Und da haben sie dann zurückgeschossen und dabei halt die Krankenschwester umgebracht. Aber das wird hier halt auch wieder wahrscheinlich, obwohl doch, dass sie da nicht dieses No-Knock-Warrant gemacht haben, das schreibt er ja wenigstens. Aber ja, ist bestimmt auch trotzdem irgendwie wieder. Ja, viel Meinung, wenig Fakten irgendwie so halt. Ja, alles halt so dem Unterordnen, ne, was man. Er hat angesprochen, dass Hillary Clinton schwarze Super Predators genannt hat. Kann interessiert, was wir uns da repräsentiert fühlen oder so mit was hat sich Winnetou oder so, ne? Reden, das hat. Ja, hat er denn wenigstens auch darauf hingewiesen, dass es ja bei den neuen Filmen hier Prometheus, diesen muskulösen Hellhäutigen gab, der die ganze Menschheit irgendwie geschaffen hat? Nö. Was sagt das uns jetzt über Filme mit Schwarzen in der Hauptrolle? Also, haben die irgendeine Aussage dann auch, oder? Ist Eddie Murphy eigentlich ein Predator, der in Beverly Hills unterwegs ist, aber. Bestimmt, und sich ein paar Ehen klar macht. Ja, denkt nicht zu lange drüber nach, geht Ich einfach in den wünschte, Wald. Genau. Wenn ihr im Wald geht und eine Schippe bei habt, dann vergrabt den Kulturmarxismus. ich wünschte jedenfalls auch, ich wäre less likely to feel pain und diesen Film. Aber leider bin ich es nicht. Macht's gut, Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Lasst euch nicht Tschüss. ändern. Das waren die. Alles zu sparen, will er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge. 4 Millionen Euro teurer, ich kann doch keine Spanvilla sein. Man hat doch nichts mit Sparen zu tun, sowas. Ja, Genau. genau. Das Sparsam. waren die Wortwitze bis zum Abwinken machenden WA-Deutschen. Bis nächste Woche, macht's gut. Lasst euch nicht gendern. Kulturmarxismus. Tadam, tadam, tadam, tadam, tadam. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.